Hallo und herzlich willkommen zum Open Science Radio, der Ausgabe 27, heute am Samstag, den 17. Januar 2015. Und wie immer mit dabei, Konrad. Guten Tag, Trommelwirbel, frohes Neues. Genau, moin. Und genau. Zuerst einmal mea culpa und Asche auf mein Haupt. Wir haben im Oktober, glaube ich, die letzte Folge aufgenommen. Verdammt lang her. Ja, seitdem nicht mehr. Es kamen so ein paar Sachen dazwischen. Und den ganzen Dezember über ging leider bei mir gar nichts, im wahrsten Sinne des Wortes. Insofern hat es ein bisschen gedauert, aber wir kommen mit wahnsinniger Begeisterung, unglaublicher Lust auf Podcasting und gefühlten 2500 Links. Genau, und einiges an PS unter der Haube, um das jetzt abarbeiten zu wollen. Genau. Uns, es juckte wirklich in den Fingern. Also das war wirklich nicht böse gemeint. Wir wollten das wirklich machen, aber es ging einfach nicht. Ja. Aber jetzt mit voller Energie wieder voran, Warp 9. Und wir können leider keinen Jahresrückblick bieten. Das wäre dann einfach zu viel des Guten. Denn ihr wisst schon, unsere Wochen- oder Monatsrückblicke sind schon zu lang. Ja. Da wollen wir jetzt nicht noch in die volle Länge gehen. Aber wir werden ein bisschen nach vorne schauen. Das so schon mal so als kleiner Verrater für später. Genau. Aber erstmal in alter Gewohnheit unsere Hausmeisterthemen. Genau. Bevor wir nach vorne schauen, werden wir auch noch mal ein bisschen zurückschauen. Denn tatsächlich hat sich ja das Jahresende noch mal mit einigen Sachen überschlagen. Und bevor wir dazu kommen, wie immer ein bisschen Hausmeisterei. Ich hatte übrigens so viel Lust auf Podcasting, dass ich mir vorhin gedacht habe, ach, feste doch nochmal das Blog zum Podcast an und versuch's mal irgendwie abzudaten und updatete und dann habe ich noch so ein, zwei Plugins nachgezogen und auf einmal war das Blog nicht mehr da. Auweia. Es ist jetzt wieder da, aber ich denke, ich werde mir in den nächsten ein, zwei Tagen nochmal ein paar Minuten Zeit nehmen und das mal anständig machen und vielleicht auch mal gucken, ob es irgendwie mal ein schöneres Template dafür gibt. Ich finde mittlerweile diese Standard WordPress-Templates so ein bisschen lame und würde gerne mal ein bisschen was Netteres fürs Auge machen. Aber naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall ist es erstmal wieder da und Der Content ist erreichbar, das ist das Wichtigste. Genau. Ist für mich ja auch immer eine Stütze. Ich gucke da nochmal drauf, ob wir irgendwann schon mal sowas besprochen haben. Tatsächlich haben wir mittlerweile wirklich eine ganze Reihe von Sachen zumindest schon mal gestreift. Genau, eigentlich, ich überlege gerade, wir haben eigentlich auch, wann habe ich angefangen mit dir? Letztes Jahr, ne? 2013 schon, glaube ich. Nee. Folge 13 war es? Folge 12 oder Folge 13 war, glaube ich, die erste gemeinsame. Folge 13, ich schaue gerade hier, das ist aber Januar 2014. Ah, Januar, ganz knapp. Genau, das ist wirklich ein Einjähriges, das ist jetzt fast, haben wir fast vergessen, ich kann hier sozusagen fast feiern. Yippie! Ja, sehr gut. Ja, ich meine, von Folge 13 bis Folge 27, jetzt ein Jahr, sind 14 Folgen. Da sind wir ja fast in dem Schnitt. Unter der oder leicht über der eine Folge pro Monat. Ja, das kriegen wir schon mal noch in höhere Frequenz rausgeschossen. Ja, aber ich denke, das ist schon ganz gut und ich denke, das ist ja auch vom Format her auch so vorgesehen, dass wir jetzt nicht ganz strikt uns da irgendwie Sachen vorhalten. Genau. Gut. Was haben wir denn noch so ein bisschen als Nachtrag zur letzten Episode, die wir gemacht haben, wo wir uns ja mit Open Educational Resources befasst haben und tatsächlich so ein, zwei, drei Rückmeldungen bekommen haben, dass das Thema jetzt nicht ganz so spannend war, was, glaube ich, zum Teil davon abhängt, dass wir nicht so richtig in dem Thema drin sind und sicherlich viele spannende Aspekte nicht so beleuchten konnten, wie das andere hätten tun können. Ich glaube aber auch, dass das Thema Open Educational Resources im Thema Open Science wirklich auch ein Randthema ist. Zu Unrecht, leider. Ja, Nur das war ja noch unser Ding, dass das eigentlich, oder eine unserer Aussagen, dass das eigentlich sehr stiefmütterlich betrachtet wird und eigentlich, das zu Unrecht ist und das eigentlich sehr viel mehr ins Rampenlicht gefahren werden müsste. Ja, ja. Und vielleicht haben wir das damit gemacht, vielleicht haben wir jetzt auch ein paar Leute verschreckt. Anderes Ding war natürlich auch, das war jetzt von unserer Seite nicht so ein Dialog, weil ich da eigentlich auch kaum Ahnung hatte und du halt schon sehr viel fitter dabei warst. Das heißt, ich war dann auch eher der stille Zuhörer. Und das ist dann vielleicht, wenn jemand unsere heißen Dialoge sonst immer wertschätzt, vielleicht das Ding. Aber ich denke, wir werden einfach dem Versprechen nachgehen, nochmal wirklich jemanden an das Mikrofon zu zerren, der wirklich Ahnung davon hat. Ja. Also ich finde es super wichtig und wie schon gesagt, auch aus eigener Erfahrung, allein dieses, oh, ich möchte mir einen Vortrag zusammenklemmen und ich komme nicht an offene Materialien dran und dabei haben doch irgendwie 50.000 andere Leute schon mal dieses Thema irgendwie in einer Vorlesung behandelt. Also, was jetzt auch nur eine minimale, ganz kleine Facette von dem ganzen Ding ist. Ich denke, jeder Wissenschaftler, der irgendwie ein bisschen Lehre macht, sollte sich damit auseinandersetzen. Ja, ich hatte auch schon mal geguckt, ob man, wir hatten ja auch schon gemeinsam mal geschaut, wen man so als Gäste dazu einladen könnte. Und es gibt ja auch eine ganze Reihe von Kandidaten. Tatsächlich fällt es mir aber unglaublich schwer, jemanden zu finden, der nicht aus dieser Lehrrichtung kommt, sondern der tatsächlich mal das Thema aus der Wissenschaftsrichtung eher angeht oder sich zumindest darauf aus dieser Wissenschaftsrichtung darauf mal blicken kann. Und da jemanden zu finden, fällt mir tatsächlich nicht ganz so leicht. Also es ist natürlich nicht trennscharf, die beiden Bereiche, ne? Aber das, was die bekannten Menschen, die man so gerade in der OER-Community immer wieder hört und liest, die kommen halt eher nicht aus dieser Science-Richtung, sondern die kommen sehr stark aus der universitären Lehre, teilweise auch zum großen Teil auch aus dem Bildungswegen davor, also Schule oder ähnliches. Aber ganz, ganz wenige wirklich aus dieser Hardcore-Science-Richtung, nämlich aus diesem Forscherblick. Und das wäre wirklich mal spannend, weil da finde ich, das ist halt genau dieser Schattenbereich, der unglaublich wenig beleuchtet ist. Also Schulmaterialien für die Schule, das ist halt schon ein bisschen präsenter als sozusagen der Beitrag, den die Forschung liefern kann. Und zwar nicht Forschen über OER, sondern als Beitrag zu OER. Und das wäre nochmal spannend. Also falls da jemand aus der Hörerschaft irgendeine Idee hat, wir sind für jeden Tipp auch dankbar. Genau. Aber wir haben auch noch einen inhaltlichen Nachtrag. Ja? Zu OER, genau. Steht hier zumindest. Ach so, natürlich. Oh, ja, ich vergaß. Ja, nee, stimmt. Das ist dann später aufgeschlagen, dass der Haushalt erhöht werden soll. Und zwar, ich überlege gerade, das war Bundeshaushalte, die wollen nochmal in diese Richtung einige Millionen hinzufügen. Und zwar, die wollen es um 2 Millionen erhöhen. Das ist natürlich wahrscheinlich erstmal Pillepalle, aber zumindest der Gedanke zählt, dass das Thema auf dem Radar von den Leuten ist. Und es geht hauptsächlich um Lehr- und Lernmaterialien, Lernsoftware und solche Dinge. Das ist wahrscheinlich nur der Tropfen auf dem heißen Stein, aber es freut einen zumindest, dass das grob auf der Agenda von gewissen Leuten steht. Schauen wir mal, was das in der Praxis bedeutet. Ich denke, wenn jeder von den lehrenden Professoren in Deutschland irgendwie nur ein Stück in die Richtung denken könnte, dann wären wir schon bei Weitem weiter als diese 2 Millionen da bewegen könnten. Aber Das ist halt auch immer diese Maßnahmen, die sozusagen im Rahmen von diesen Agenten ausgerufen werden, die Bundesregierung da reihenweise mit kreativen Namen versieht. Das ist halt immer die Frage, wo das Geld dann letztendlich auch ankommt. Weil natürlich ist dann so ein Staat aus meiner Sicht auch immer bemüht, wenn sie zusätzliche Gelder freimachen, die auch medienwirksam irgendwo unterzubringen. Und Medienwirksamkeit sind halt in der Regel, oder was heißt in der Regel, oftmals genau nicht die Stellen, an denen das Geld wirklich sinnvoll ausgegeben wird, sondern möglichst publik ausgegeben wird. Und das ist halt einfach immer, da wecken sich bei mir immer automatisch Zweifel. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ob das bei diesem Thema der Fall ist. Wir haben ja vorher gesagt, es ist einfach nicht sexy genug, es ist noch nicht da. Von daher glaube ich, das ist ein guter Punkt prinzipiell, aber in dem Fall würde ich fast sagen, ist das nicht der Fall. Einfach weil, wenn du jetzt irgendwie 5 Leute auf der Straße fragst, hast du Glück, wenn du einen davon hast, der wahrscheinlich weiß, was OER sind. Also von daher. Okay. Aber gut, nur so als Angriffspunkt zum letzten Mal. Aber es gibt auch noch technische Fortschritte, das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Das klingt cool. Das hast du, glaube ich, ausgegraben. Genau. Wir hatten ja irgendwann mal angefangen, so ein bisschen, also wir nutzen ja das Podlove Publisher Plugin, um hier unsere Podcasts in den Blog zu knüppern. Und wir haben ja irgendwann mal angefangen, ich glaube schon Mitte letzten Jahres, darüber zu sprechen, wie man, was man sozusagen an diesem Plugin auch noch für eine engere Einbindung oder eine offensichtlichere Einbindung von Wissenschaft tun kann. Und eine der Gedanken, die wir da so ausgebuddelt haben, war halt sozusagen, um die Identifier der Personen zu erweitern. Also dieses Plugin erlaubt hat, einfach die Personen, die Kontributoren zu Podcasts wesentlich stärker ins Licht zu stellen. Und gerade bei Wissenschaftspodcasts hat man doch des Öfteren mal den Fall, dass man jemanden zu Gast hat, der halt selber Wissenschaftler ist. Und worüber identifizieren sich Wissenschaftler heutzutage erkennbar im Netz? In der Regel durch so eine Author-ID oder eine Contributor-ID oder sowas. Und da war ja unsere Idee, das wäre doch eigentlich ein leichtes, einfach ORCID und zum Beispiel auch die Scopus Author-ID, die ja nach wie vor noch eine sehr, sehr starke Verbreitung hat, dort mit in das Plugin aufzunehmen. Und tatsächlich gibt es das jetzt. Also wenn jetzt jemand Wissenschaftler zu Gast hat, kann man dort auch in dem Plugin dann direkt die entsprechenden IDs hinterlegen. Und sehr schön. Damit wird natürlich auch nachvollziehbar für den Wissenschaftler selbst, dass das halt etwas ist, wo er beigetragen hat und kann das dann entsprechend selber auch für sich also, verwenden. Genau, eines schönen Tages in der Zukunft. Klickst du auf dein ORCID-Profil oder jemand anderes klickt auf dein ORCID-Profil, sieht deine Paper, sieht deine Grant-Applications und sieht die Podcasts, in denen du dein Wissen nach draußen getragen hast. Ja, genau. So der Traum. Genau. Das ist also, vielen Dank auch nochmal an das Team von Podlove. Ja, das andere, das ist auch, das liegt schon länger zurück. Ich glaube, das ist von dir, ne? Wir hatten mal diese Mozilla Contributor Badges mal diskutiert, beziehungsweise da gab's, hat mir einen Blogpost mal ausgegraben und da gibt es jetzt ein Update, wenn ich das richtig sehe, ja? Genau, also dieses Badge-Projekt ist ja sozusagen nicht originär aus dieser Open Wissenschaft, Open Science Bewegung gekommen, sondern existiert schon eigentlich schon sehr lange. Kommt, glaube ich, über so einen Gamification-Ansatz und man könnte doch so Badgification nutzen für verschiedene Dinge. Das hat mal sehr stark angefangen bei Mozilla im Bereich Bildung, dass man sozusagen für Fortschritte, die man auf Seiten, die Bildungsinhalte zur Verfügung stellen, dass man dort diese Badges einfach nutzen kann, um erreicht Ziele demjenigen, der das studiert oder lernen will, auch zu signalisieren und das natürlich auch nach außen tragen zu können. Hey, guck mal, ich habe irgendwie jetzt einen bestimmten Status erreicht. Und das über Badges zu machen. Und den Gedanken hat Mozilla, die ja sehr, sehr stark mittlerweile, gerade im letzten Jahr, unglaublich viel getan haben mit Mozilla Science und den Mozilla Labs und was nicht noch alles, aufgegriffen und hat mal sich angeguckt, ob man dieses Badge-System oder diese Herangehensweise nicht auch im Bereich Wissenschaft nutzen kann. Und da gab es nach der ersten Idee, die, glaube ich, auf dem MOSFest aufkam, jetzt auch erste konkretere Schritte, die, ich vergesse mal den Namen, Abigail heißt sie, glaube ich, auf dem Mozilla Science Blog mal dargelegt hat und so Grundüberlegungen herangetragen hat. Sie hatte halt angefangen, davor in dem Blogpost sich sozusagen den Aufbau dieser Badges mal anzugucken und diese Layer der Badges sich mal anzuschauen und das auf Wissenschaft zu übertragen. Und jetzt ist sie halt ein paar gedankliche Überlegungen weiter und hat das auch nochmal öffentlich gemacht. Ist jetzt schon von Ende November der Blogpost. Ich denke mal, da werden wir jetzt im ersten Jahresdrittel auch durchaus nochmal was Neues hören. Mhm. Ja, klingt gut. Auch ich bin noch nicht, ich muss ehrlich sagen, ich habe noch keine nähere Meinung dazu gebildet, ob das jetzt gut ist, so wie viele sagen, pfadfindermäßig, man muss immer sagen, amerikanische Pfadfinder machen das, Deutsche machen das gar nicht so, so pfadfindermäßig sich zupflastern zu lassen mit solchen Badges. Aber vielleicht ist das gerade für den Neueinsteiger nett, dass er sozusagen sieht, was er auch alles erreichen könnte. Ne? Na, ich könnte mir Szenarien vorstellen, wo das tatsächlich hilfreich wäre. Nehmen wir mal an, du bist neu auf so Seiten wie dem Open Science Framework. Hm. Du bist neu auf ähnlichen Seiten, also wo du sozusagen öffentlich Forschungsprojekte in irgendeiner Art und Weise hosten kannst. Ob es jetzt nur die Dokumentation ist oder ob du auch Daten hosten kannst oder ähnliches. Und du kannst über so ein Batch-System beispielsweise erkennen, wie erfahren auch andere Autoren in dem Umgang mit diesem Tool sind. Das heißt also, du hast diesen Community-Aspekt. Wer ist sozusagen derjenige, der da extrem viel nutzt? Kann ich vielleicht auch an den herantreten und ihn einfach kontaktieren und nach einfach fragen. Ne? Das ist jetzt eine wahnsinnig simple Idee, aber genau das ist sozusagen das, was ich auch auf GitHub mache, also ich persönlich auf GitHub mache. Ne? Ich gucke mir sozusagen an, wer ist zu bestimmten Projekten ein sehr aktiver Contributor. Im Zweifel, wenn ich Fragen habe, überlege ich mir dann halt genau den anzuschreiben, gerade weil er tief im Thema steht oder weil er gerade das aktuell sehr auf dem Schirm hat. Mit sowas könnte man vielleicht spielen. Du bist die Presse, ne? Du bist ein Journalist und versuchst zu gucken, okay, ich möchte jetzt mal genau das Thema aufgreifen, diese Plattformen, die sich irgendwo her beziehen. Was sind denn da für Projekte drauf? Du guckst halt und die meisten werden dir nichts sagen, wenn du nicht gerade Wissenschaftsjournalist in dem Bereich bist. Aber vielleicht kann man über so ein Badge-System einfach erkennen, wer besonders viele Projekte auf diesem Blog hostet, wer an einen bestimmten Punkt gekommen ist. Vielleicht erleichtert mir das dann, Personen zu identifizieren, da besonders, die besonders aktiv sind, die ich einfach anfragen kann, mir das zu erklären oder die ich für ein Interview anfragen kann. Also es sind alles so noch überhaupt nicht wissenschaftsbezogene Dinge, aber eher so Community-Gedanken. Und ich glaube, ich glaube nicht, dass das irgendwann zu einem Punkt wird, wo es sozusagen in der harten Wissenschaft irgendeine Bedeutung haben wird. Es wird immer, glaube ich, in dieser Community-Struktur bleiben. Auch wenn das ja eigentlich das Gleiche sein sollte, aber es ist ganz klar, es gibt da eine formale und eine informelle Ebene, sagen wir das mal so. Und auf der informellen Ebene kann ich mir das gut vorstellen, auf der formellen Ebene, da habe ich momentan zumindest hier in Deutschland sehr starke Zweifel. Ja. Aber gut, wie auch immer. Ja, dann haben wir noch einen Punkt. Ich glaube, du hattest das vor ein oder zwei Sendungen mal herausgekramt. Das ist so ein Gender Bias, also ein Geschlechter, sagt man es auch auf Deutsch, eine gewisse Geschlechterverzerrung? Eine Geschlechterverzerrung gibt im Sinne von, wenn man jetzt schaut, okay, wer ist auf so einer Konferenz Speaker? Das sind halt irgendwie meistens ältere weiße Männer. Ja? Gut, ich glaube, ich habe dann eingeworfen, das ist wahrscheinlich allerdings auch so allgemein im akademischen Bereich, also sprich, wenn du da gerade in die professoralen Ebenen gehst, sieht das ähnlich aus. Also das heißt, man bildet auf solchen Speaker-Collections wahrscheinlich auch wirklich die Realität der Köpfe in den Universitäten ab, also in höheren Ebenen, einfach, ja, wie auch immer das jetzt zustande kommt. Und es gab jetzt kürzlich auf PLOS Computational Biology einen Artikel gerade zu diesem Thema 10 Simple Rules to Achieve Conference Speaker Gender Balance. Also 10 einfache Regeln, wie man auf einer Konferenz einen ausgeglichenen, also geschlechtsausgeglichene Sammlung an Sprechern hat. Ist vielleicht interessant, wen das interessiert, kann sich da ja mal rein vertiefen. Genau. Ich glaube, der interessante Punkt an dem Thema ist noch gar nicht mal so sehr der Gender-Aspekt, sondern was, also klar ist das der interessante Punkt, aber ich glaube, das Feld wird richtig breit, wenn man genau dahinter guckt. Weil wie du sagst, es sind vor allen Dingen in den oberen wissenschaftlichen Ebenen mittelalte weiße Männer, nicht despektierlich gemeint. Aber du hast im Mittelbau natürlich auch unglaublich viele Frauen, die in der Wissenschaft beschäftigt sind. Und ich glaube, das ist das, was wir auch sehen, wenn wir uns Open Access Journale angucken, die nämlich genau so ein Stückchen weit oder viele, viele neue Open Access Journal Projekte angucken, die so ein Stückchen weit abrücken von dem, es müssen immer die Top-Wissenschaftler, also die bekannten Namen auch bei uns publizieren, sondern wir geben halt auch allen die Chance, die bei uns einreichen, bei uns zu erscheinen. Und damit kriegst du natürlich auch in der Autorenschaft ein besseres Abbild, als wenn du dir die Printmagazine anguckst, in denen nun mal nur ein Teilaspekt erscheinen kann und publiziert werden kann. Und das finde ich eine sehr interessante These. Ne? Aber hast du dafür Daten? Nee, leider nicht, aber ich kann mir einfach vorstellen, dass du das kann man passieren mal skripten. Kann. Also das kann man ja mal endlich mal programmieren. Also sagen wir so, man irgendwie. Oh, jetzt habe ich das so auf den Tisch geworfen hier. Ich meine, man kann ein bisschen Namens einfach mal, also das kann man so mit PubMed machen einfach, mal PubMed-Dump machen. Sagen wir mal, macht man vielleicht erstmal manuell, sucht man sich ein paar Top-Ranking Subscription-Based Journals raus, nimmt sich dann ein paar Open-Access-Journale und macht dann einfach ein Matching von Namen auf Gender und quantifiziert das mal. Macht man einfach einen Fisher-Exec-Test oder sowas in der Art, keine Ahnung, und könnte das mal machen. Also wer da Lust hat, ist jetzt vielleicht doch sehr grob aus der Hüfte geschossen. Genau. Kann die Idee aber gerne nehmen. Ja, genau. Ich habe kein Patent da drauf. Nee, fände ich mal interessant. Das ist nämlich genau der Punkt, an dem du auch an Konferenzen stehst. Natürlich willst du eigentlich die Top of the Pops der Wissenschaftler auf deiner Konferenz sprechen haben. Heißt aber nicht, dass weniger bekannte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nicht den besseren Beitrag zu deiner Konferenz leisten können in ihrem Talk. Ne? Also klar, Namen ziehen halt auch Gäste und ist halt immer eine schwierige Betrachtung, aber ich glaube, das könnte so ein Stückchen weit auch dahinter stecken, dass in dem Moment, wo du das öffnest und wo du auf die Gesamtheit derjenigen, die in der Wissenschaft beschäftigt sind, blickst, hast du auch schon mal viel erreicht, um zumindest den Weg zu bereiten zu so einem ausgeglichenen Geschlechterverhältnis auch auf Panels in Konferenzen zu kommen. Das ist wieder so ein Schritt, wo der eine den anderen bedingt und wo man, glaube ich, sich an sehr vielen Stellen verrennen kann und wo man sicherlich auch gerade als Konferenzveranstalter sehr skeptisch auf die Dinge blicken kann, weil klar willst du ja auch, dass die Konferenz gut besucht ist und einen bestimmten Rang innerhalb der Community erreicht an Bedeutung. Aber das ist bestimmt ein sehr schleichender Prozess, aber ich glaube, dass der könnte sozusagen einem Open Access Prozess, den wir bei den Wissenschaftspublikationen gesehen haben, so leise und langsam nachkommen. Ja, also ich finde ich auf jeden Fall sehr spannend, wer sich daran versuchen würde oder so, das ist das ist cool. Genau. Okay. Also wer sich daran versuchen kann, dem geben wir natürlich auch sehr, sehr gern hier die Plattform, um das mal vorzustellen, was er dann gemacht hat. Und natürlich kann er auch gerne auf einem meiner kleinen Blogprojekte dazu veröffentlichen. Das war eine Überleitung, oder? Das war ein Übergang. Herrlich. Ich habe ja verschiedene kleine Podcasts und Blogprojekte und viele meiner Podcast-Projekte habe ich jetzt im letzten Jahr aufgehört, weiter zu betreiben. Das betrifft natürlich nicht das Open Science Radio. Aber ich habe mich versucht, so ein bisschen auch so einfach zurückzunehmen. Ich habe aber trotzdem zwei Blogprojekte, die mir am Herzen liegen. Das ist zum einen mein privates Blog, auf dem ich auch gerade wieder anfange, ein bisschen mehr zu publizieren und mal so ein bisschen so meinen eigenen kleinen, was finde ich eigentlich so ganz lustig an der Wissenschaft und wo schnappe ich Dinge auf, da mal reinzupumpen. Zum anderen habe ich aber auch noch dieses kleine Blogprojekt Offene Wissenschaft. Zu erreichen unter offene-wissenschaft.de, auf dem ich einfach so ein bisschen publiziere, was ich zum einen lese, immer mit einem kleinen Kommentar, warum ich das lesenswert fand. Also zum Teil meine Linkschleuder, zum Teil sind aber auch ein paar andere, etwas längere Beiträge, in denen ich einfach versuche, mal so darzulegen, was mich gerade beschäftigt. Wer da Lust hat, mitzuschreiben, der kann mich einfach gerne anschreiben oder ansprechen. Das würde ich gerne öffnen, falls da Interesse besteht. Ich kann auch Matthias sehr empfehlen als Partner für solche Sachen. Das macht immer wieder Spaß mit ihm. Von daher, Ja, ich glaube, ich will meine, also ich habe es auch schon letztes Jahr angedacht und ich habe immer noch hier eine Sache auf dem Tisch liegen. Ich will meine Blogs auch ein bisschen wieder zum Leben erwecken, aber ich habe noch nicht die Zeit dazu. Aber ich kann das eine hier einfach mal auf den Tisch legen. Und zwar, ich habe angeplant, ich weiß nicht, ob ich es noch rechtzeitig schaffe, die Uni Würzburg hat einen Jabber-Account und kein Jabber-Account, hat einen Jabber-Server. Jetzt fragen sich wahrscheinlich schon viele, was ist denn Jabber? Und das ist das Problem. Ja, alle Leute, die WhatsApp nutzen oder viele andere solche Sachen, das basiert auf Jabber. Die haben sozusagen einen offenen Standard genommen, also XMPP, das ist der Alternativname dafür, und haben das aufgebohrt, haben jetzt sogar Krypto reingepackt, haha. Und diese Sache gibt es schon so lange, das ist ein sehr schönes Beispiel. Das ist eigentlich wie E-Mail halt für Instant Messaging. Das heißt, jeder kann einen Server aufziehen, die miteinander kommunizieren. Google Talk hatte das für eine Weile, hat es dann dicht gemacht, also hat sich dieser Föderation entzogen. Das ist so, als würde man nicht mehr an Gmail irgendwelche Mails schicken können. Und das ist, finde ich, ein Trend, der sehr schade ist. Und ich habe vor. Ich weiß nicht, vor einem Jahr, glaube ich, oder so, habe ich entdeckt, hey, die Uni Würzburg, wo ich ja Angestellter bin, hat einen eigenen Java-Server, den man relativ leicht nutzen kann, also als Student oder Angestellter der Universität. Und hier in meinem Team nutzen wir das auch für unsere Kommunikation, für alle möglichen Sachen. Und jetzt haben sie kürzlich gesagt, ist leider auch schon wieder eine Weile her, das heißt, ich bin hier etwas spät dran, dass sie Ende dieses Monats, also Ende Januar 2015, diesen Server einstellen, weil er nicht genug genutzt wird. Ich finde das schade und ich kann mir vorstellen, die haben ja genug zu tun da und es ist so ein bisschen Maintenance und solche Späße. Aber ich finde das super schade, dass man hier als Uni-Angestellte dann wieder externe Services nutzen muss. Und letztendlich, ich muss ein bisschen zurückblicken, ich war auf dem Chaos Communication Congress, da kommen wir später auch noch ein bisschen dazu. Und da hat Richard Stallman mal wieder einen vom Stapel gelassen. Und Richard Stallman ist eigentlich immer ganz nett, wenn man mal wieder so auf die radikalste Ebene zurückgefahren werden möchte und einfach mal den totalen Gegenpol haben möchte. Und er hatte so sinngemäß gesagt, er möchte eigentlich nicht, dass geschlossene Software an Universitäten oder Schulen genutzt wird, weil das einfach diesem grundsätzlichen Ideal, dass man sich etwas anschauen kann und aufmachen kann und ansehen kann, wie es funktioniert, total, also diametral entgegensteht. Und das sehe ich halt auch, die Uni hat eigentlich doch eigentlich irgendwie eine Aufgabe, auch das Rechenzentrum hat die Aufgabe, den Leuten Möglichkeiten zur freien Kommunikation zu geben und zu zeigen, okay, hier sind offene Formate, hier sind offene Tools, mit denen man kommunizieren kann und wir sind einfach eine Informationsgesellschaft und Jabber nicht zu kennen. Ja, natürlich nutzen die Leute das nicht, weil sie es nicht kennen. Das heißt, die müssen eigentlich Kurse anbieten und sagen, hey, ja, ihr könnt euer WhatsApp nutzen, aber das könnt ihr auf eurem Telefon nutzen und seid dann total eingeschränkt. Oder ihr könnt hier eine Open-Source-Lösung nutzen und einen offenen Standard nutzen und könnt euch dann, wenn ihr wollt, dann irgendwann mal einen eigenen Server irgendwo hinstellen. Aber so lange könnt ihr hier von unser Angebot nutzen. Und das finde ich einfach super schade, dass die das nicht machen. Wenn sie jetzt sagen würden, wir nehmen irgendeine Ersatzlösung wie WebRTC oder irgendwelche anderen offenen Lösungen, gerne. Machen sie aber nicht, sie machen es einfach zu. Naja, also ich werde da vielleicht noch mal ein paar Worte auf meinen Blog verlieren dazu, oder auf einem von meinen Blogs. Wenn nicht, dann sei das hier mein Wutdump. Genau. Ja. Gut, okay. Bevor mein Adrenalinspiegel zu hoch geht, lass uns weitermachen. Genau. Gut. Dann tauchen wir eigentlich rein in unsere Linksammlung zum letzten Monat, kann man fast nicht mehr sagen, schon letzten Jahres, sozusagen die letzten Links von 2014, die uns sozusagen über den Weg gelaufen sind und wieder auch hier, wir haben das jetzt ja angefangen etwas zu organisieren, das heißt, wir haben jetzt Neuigkeiten zum Thema Open Access und Lizenzen. Und da kann man gleich mal in unser Nachbarland, die Niederlande, schauen. Und da ist die Verhandlung zwischen den Universitäten der Niederlande, die ist sozusagen anscheinend alle zusammen, und Elsevier ist gescheitert. Was das genau heißt, kann ich nicht sagen. Ich habe nur, das war, glaube ich, im November, genau am Anfang November, und dann habe ich mir nochmal geschaut bei Overview, ob da irgendwas Neues gab. Und dann gibt es Im 20. November gibt es einen neuen Link, oder einen neuen Eintrag. Springer und die Universitäten einigen sich auf Schritte in Richtung Open Access. Also das klingt sehr interessant. Vor allen Dingen sind die Niederländer auch klein genug anscheinend, dass sich alle Unis zusammensetzen und so eine Strategie zusammen machen. Ich glaube, da ist noch nichts wirklich in trockenen Tüchern, aber ich denke, das ist schon mal eine interessante Entwicklung, nenne ich es jetzt erst einmal. Also man hat es ja im letzten Jahr, fing das ja genau an, und ich denke, das werden wir in diesem Jahr sehr oft fortgesetzt sehen, dass Universitäten oder Universitätsverbünde zu Tische gehen und darüber nachdenken müssen, wie sie jetzt und in welchem Modus sie jetzt die Verträge mit solchen Journal Publishern wie Elsevier, wie Springer, wie Macmillan fortführen. Also man setzt sich ja da in der Regel alle ein Jahre wahrscheinlich mittlerweile, früher waren es glaube ich alle 2 Jahre hin und handelt einen Preis aus für ich beziehe das Journal und darf es in meiner Bibliothek zur Verfügung stellen oder ich darf es sogar meinen Studenten zur Verfügung stehen, wenn sie über das Uni-Netz und mit Uni-Account sozusagen auf die elektronischen Portale dieser Publisher zugreifen. Und ich denke mal, das sind so die Auslöser, die wir sehr, sehr oft jetzt sehen werden bei zunehmenden Universitäten, wo man genau in diese Verhandlungen geht. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da so eine Zweiteilung sehen, dass einige Universitäten sicher das wieder erneuern werden, andere das nicht erneuern werden, unter der Maßgabe entweder zu teuer oder es ist halt genau nicht Open Access. Und ich könnte mir aber auch vorstellen, dass von Seiten der Publisher dann auch nochmal eine Bewegung in die eine oder andere Richtung eine Rolle spielen wird. Gerade bei, wenn es um Universitäten geht, die mit dem eigenen, mit der eigenen mächtigen Reputation kommen. Genau. By the way, da ist eine ähnliche Meldung, gab es aus der Richtung von Lausanne, wo auch dort auf Zugriff von Science Online, Science Signaling, Science Express und solche Sachen auch verzichtet wurde. Also das ist ein Trend, den man wirklich sieht. Also wir erinnern uns an, es war Konstanz, ne? Konstanz, genau, die genau auch verzichtet haben. Also es scheint schon ein Muster zu sein. Was ich erstaunlicherweise, der Gedanke kam mir vorhin, als ich unsere Shownotes oder unsere Show-Notizen durchgegangen bin, genau, Vorbereitung durchgegangen bin. Das würde mich für mich übrigens zu dem Kernpunkt eines Open Access, eines wirklichen Open Access Publishers dazu gehören. Dass er nämlich nicht nur seine Journale Open Access zugänglich macht, sondern auch die eigene Firma sozusagen ein Stückchen transparenter macht. Sprich also nicht mehr diese verklausulierten Jahresberichte, die man bei manchen durchaus findet, wo es dann irgendwie den Bericht für das Finanzjahr 2013, sondern dass man tatsächlich da auch als Verlag so ein bisschen transparenter wird und sich ein bisschen mehr öffnet. Ob wir das jemals sehen werden, ist wirklich fraglich, aber ja, es wäre wünschenswert, weil das finde ich, das wäre schön, wenn man da mal sehen könnte, was auch so rückblickend an Verträgen eigentlich gemacht wurden und Absprachen gemacht wurden mit welchen Playern. Wir könnten die NSA fragen, die hat die Daten sicher irgendwo. Ja. Wie auch immer. Naja, wie auch immer. Also ich denke bei den, also vielleicht bin ich da zu pessimistisch, ich sehe bei den klassischen Publishern da wenig Chancen, weil das auch ein Stück Firmenkultur ist und da müsste man irgendwie die komplette, also das klingt jetzt nach französischer Revolution, also da müsste man wahrscheinlich die ganze obere Etage einmal auswechseln und keine Ahnung. Also ich denke da mehr die neuen Player auf der Tanzfläche werden sowas machen können. Ich befürchte, du hast recht. Revolution, Wissenschaftler, nimmt die Mistgabeln, rennt auf die Straßen. Naja, gut, also wir machen es mal anders. Wir versuchen es unblutig. Nicht, dass der Verfassungsschutz hier schon in die Tür klopft, weil jetzt, naja, wie auch immer. So, aber es gibt auch von unserem Staat, beziehungsweise nicht von unserem Staat, aber von unseren Förderinstitutionen gibt es Impulse in eine offene Richtung und zum Beispiel DFG und ich habe echt überlegt, vielleicht mache ich das auch noch, drucke ich aus und hänge es mal draußen an die Tür, weil ich immer wieder Diskussionen in diese Richtung habe. Am 20. November 2014 hat die DFG einen Appell zur Nutzung offener Lizenzen in der Wissenschaft veröffentlicht. Leider ist es nur ein Appell, aber ich denke schon mal gut, also Appell ist jetzt erstmal nicht verbindlich, aber ich denke, das macht deutlich, wenn man einmal einen DFG-Antrag schreibt und sich auf sowas bezieht, dass man also letztendlich Open Access und offene Daten entsprechend oder diesen Weg der offenen Wissenschaft gehen möchte, dass das vielleicht ein bisschen Pluspunkte bringen könnte. Ja. Und ja, also das Übliche, sie wollen hier halt Open Access, wollen auch entsprechend die Daten unter offenen Lizenzen gestellt haben, haben sogar nochmal schön erklärt, was sind denn offene Textpublikationen und solche Sachen. Das ist, denke ich, schön. Also lass uns nochmal kurz verinnerlichen, weil ich glaube, das ist genau der Punkt, über den der jetzt uns noch so ein bisschen, ich will nicht sagen klein vorkommt, aber so ein bisschen vorsichtig, und es ist nur ein Appell, ne? Aber lass mal überlegen, jetzt macht's die DFG. Wo gucken in der Regel Forscher mindestens hin, wenn sie sich um Finanzierung neuer Forschungsprojekte oder Forschungsinteressen kümmern müssen? Auf die DFG. Ja? Mhm. Im letzten Jahr gab es die AAD, die sich klar zu Creative Commons Lizenzen bekannt hat. Es gibt seitens der Europäischen Kommission diese Empfehlung bezüglich offener Standardlizenzen. Und es gibt schon lange in der UNESCO eine ganz klare Bekenntnis zu Creative Commons und sogar immer mal wieder, gerade im letzten Jahr ist da viel erschienen, so Practical Guidelines. Sind, glaube ich, sogar unten verlinkt in dem Appell, genau. Hm. Das heißt also, wir haben auf allen großen steuernden Ebenen schon zumindest die Empfehlung. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die von dieser Empfehlung wegzukommen und das Ganze verpflichtend zu machen. Mhm. Und selbst da sehen wir ja mit Max Planck, mit der Helmholtz-Gemeinschaft erste Schritte, die ganz klar in diese feste Verankerung gehen. Also ich glaube, das ist so ein Stückchen weit, wir stellen erstmal überall Schilder auf. Und die Wirkung setzt dann halt einfach so langsam ein mit der Aufmerksamkeit, die mehr und mehr entsteht. Und ich glaube, das ist schon genau der Schritt, auf den man hier hofft. Genau, man muss es wahrscheinlich so graduierend oder so schrittweise machen. Man kann das wahrscheinlich in seiner vollen Gänze radikal durchziehen, das gleich einfordern. Ich glaube, auch die Kompetenz der Leute ist gar nicht da. Was meinst du, wie viele Leute auch in der Wissenschaft überhaupt wissen, was Creative Commons Lizenzierung heißt. Deshalb kommen ja diese Journale häufig damit durch, dass sie sagen Free Access, ja, und sozusagen Open Washing durchführen damit. Das ist wieder eine Bildungsfrage. Ja, genau. Also sehr, sehr begrüßenswert auf jeden Fall. Ja, wir unterstützen das Trommelwirbel, Feuerwerk, weiter so. Dann, ach ja, wo wir auch schon bei Creative Commons Lizenzen sind und großen Organisationen, die diese Lizenzen entsprechend opfern. Die ESA, also die European Space Agency, hat die Rosetta-Bilder unter Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Das finde ich auch sehr cool. Also vielleicht mal so als kleines praktisches Beispiel, wie man es machen kann. Das ist eigentlich, glaube ich, eine Share-alike meines Erachtens. Das ist, ja, okay, ist gekauft. Ja, wer sich damit auseinandersetzen möchte. Dann, was haben wir sonst noch hier? Ich muss ganz ehrlich sagen, dieser eine Punkt ist, bin ich mir ganz klar, vielleicht, wo es auch mal wiederum geht, wir können mit Open Access können wir einiges bewegen, oder beziehungsweise ist wichtig, dass besonders medizinische Daten und zeitrelevante Daten, wir hatten ja schon das mal in einer Folge gesprochen, gerade jetzt so zu Ebola, ne? Das ist ein zeitkritischer Punkt, da kann man jetzt nicht warten, bis irgendwie mein Artikel 2 Jahre durch irgendwelche Review-Prozesse durchgegangen ist, um dann irgendwie noch ein Jahr vielleicht ein Embargo hat oder beziehungsweise erstmal nur von Leuten, die zahlen und zugegriffen werden kann, und dann später das Ding vielleicht offen irgendwo mal landet. Es gibt von Faculty 1000 Research, also wir erinnern uns, ein relativ neues Open Access Journal mit vielen innovativen Konzepten, hat hier eine Ebola-Sammlung, Artikelsammlung aufgemacht und sammelt dort verschiedenste Informationen oder Artikel zu dem Thema Ebola, was, wie schon gesagt, momentan eine relevante Epidemie ist, und daher ist der schnelle Austausch hier relevant. Ich habe übrigens letztens einen echt spannenden Gedanken, oder vielleicht kommt er auch nur mir spannend vor, gehört von einem Bekannten von mir, den ich hier nicht erwähnen darf, der dem ganzen Thema Open Access extrem kritisch gegenübersteht. Selber Wissenschaftler, jetzt noch kein wahnsinnig Bekannter, aber er muss sich, glaube ich, keine Sorgen mehr machen. Um seine Reputation. Also er hat schon auch ordentlich Reputation, glaube ich, in seinem Feld. Mhm. Und der ist echt wahnsinnig skeptisch gegenüber dieser ganzen Open Access Bewegung, weil sie so in so einer großen Welle und so gedrückt daherkommt für ihn. Sei es wie es sei. Auf jeden Fall meinte der zu mir, weil mit dem habe ich genau über dieses Thema gesprochen. So, warum, also wir müssen doch eigentlich, der beste Schritt wäre doch eigentlich, wenn man wirklich die Sachen, die gerade so großen Epidemien oder ähnlichem zukommen, wenn man das Ganze offen stellt, damit man möglichst schnell daraus auch Erkenntnisse gewinnen kann, um schnell zu helfen. Und der meinte zu mir, ja, das Argument kann man schon verstehen. Aber eigentlich wäre es doch dann sinnvoll, nur so einen halben Schritt Richtung Open Access zu gehen und zumindest die auf dem Wege dahin, auf dem Wege zur Öffnung, sprich also wie so eine Euler-Erklärung. Das heißt also hier, du kannst alle Artikel zu einem bestimmten Thema haben, wenn du mir unterschreibst, dass alles, was daraus an Produkten rausfällt aus der Forschung, die du damit sozusagen erreichst, unter einer bestimmten Lizenz dann auch wieder allen zur Verfügung steht. Also viral sozusagen GPL-like. Genau. Also es musst du, ne, also alles ist, ich kann mir nicht vorstellen, wie man das einigermaßen anständig verankern könnte. Aber das wäre sozusagen dann natürlich der Schritt, der wiederum spannend wäre, weil dann natürlich auch alle Folgeforschung automatisiert unter der gleichen Lizenz verfügbar wäre. Ja, aber ich glaube, das Einzige, wen das freuen würde, wären die Juristen, weil man sich da irgendwie darum prügelt, oh, die Idee hatte aus meinem Paper und die war ja darunter. Halte ich nicht für wirklich praktikabel. Bei Code geht das vielleicht gerade so, dass man die GPL noch durchpeitschen kann, aber sowas auf Ideenebene zu machen, Datensets vielleicht auch noch, aber so bei so abstrakten Sachen habe ich persönlich Bedenken. Ja. Nee. Dann, ich weiß gar nicht, hatten wir das angesprochen oder war das da noch auf dem Radar oder war das da noch gerade unterwegs? Also ich bin ein großer Freund von der Webseite oder von dieser Institution Unglued. Das ist eine Seite, bei der man Bücher in die Freiheit entlassen kann. Das heißt, man kann Bücher vorschlagen, die teilweise verwaist sind oder vielleicht auch nicht verwaist sind und kann sagen, nee, die sollten nicht verwaist sein. Natürlich eigentlich nicht. Es muss jemand ein Recht daran haben, natürlich. Und dann kann man so in einer Crowdfunding-Aktion kann man das Geld auftreiben, um diese Rechte zu kaufen. Und dann wird das Buch unter einer Creative Commons-Lizenz veröffentlicht. Mhm. Hatten wir schon mal drüber gesprochen. Hatten wir schon, ne? Jetzt auch gerade, dass wir schon mal angesprochen haben. Und da geht es um, oder ein Buch wurde da reingestellt, Issues in Open Research Data, unter anderem geschrieben von Peter Murray Rust, Jennifer Malloy und verschiedenste Leute aus der Szene mit drin. Und wo ich gerade sehe, auch Ross Mounts ist dabei und da wollte ich gleich mal zurückkommen, wie immer, sorry. Dieses Buch ist nun unter einer freien Lizenz verfügbar. Ich überlege gerade, welches gemacht haben. Also ich habe da auch meine paar Dollar mit reingelegt und das ist jetzt ein freies Buch. Wer es sich runterladen möchte, ran damit. Wir verlinken mal, das ist letztendlich eine Sammlung, also es ist so übliches akademisches Buch. Ich weiß nicht, ob man es wirklich als Buch hätte rausbringen müssen, aber vielleicht um gewissen Leuten das Thema näher zu bringen, wurde das so gemacht und dass man halt einen Editor, der dann verschiedene Experten aus dem Fach zusammenbringt, die dann jeweils ein Kapitel dazu schreiben. Also das übliche Format im akademischen Buchbereich, sagen wir das mal so. Mhm. Kann man vielleicht sich mal anschauen. Ich fand es unterstützenswert, ich habe das Buch selber noch nicht gelesen. Und um vielleicht nochmal auf diese Sache zurückzukommen mit den Krankheiten und dem Veröffentlichen von solchen Sachen. Natürlich ist Ebola sehr wichtig, aber eigentlich müsste das doch für jede Krankheit zählen. Ich weiß, die hatten das auch schon durchdiskutiert, denn ich muss gerade daran denken, dass der Ross Mounts hatte nämlich das auch mal gesagt, hatte er mal so einen Tweet, ist schon irgendwie sehr scary, dass mich ein Freund von mir anspricht, der Arzt ist, weil er an ein Paper rankommen möchte. Ja. Das muss sich jeder vor Augen halten. Also ich schwinge immer die Angstkeule in Richtung Open Access. Man muss sich aber vor Augen halten, wenn ein Arzt ja jetzt irgendwie nicht an neue Literatur rankommt, dann kann er sich nicht mehr fortbilden. Dann kann er diese Sachen nicht so schnell konsumieren. Und wenn du jetzt irgendwie ein Arzt bist, der im Krebsforschung betreibt und irgendwie andauernd an solche Paywalls langkratzt oder so, dann hast du ein Problem. Und dann ist die Dienstleistung, also die Heilung von Menschen, nicht optimal durchführbar. Und so fassbar auch Ebola ist, so fassbar sollte das eigentlich auch für die anderen Sachen sein, eben was jedem betrifft. Und das ist mal wieder so eine Begründung für Open Access. Das ist mir jetzt nur gerade in diesem Kontext eingefallen, wo ich seinen Namen wieder gesehen habe. Mhm. Gut, das Buch haben wir abgehakt. Dann geht es nochmal, wo wir schon bei großen Zahlen sind und feiern, so in Richtung neuer Archive. Wir erinnern uns, Archive ist eigentlich das, sagen wir mal, bekannteste und größte Repository für ja, den grünen Weg des Open Access. Soll heißen, ich will meine Publikation an ein Journal schicken, aber vorher will ich, dass Leute auch schon mal draufschauen können, bevor es jetzt irgendwie noch ein halbes Jahr im Peer-Review-Prozess herumstaubt. Und da gibt es halt Archive, was von der Cornell University Library gefahren wird. Und die haben jetzt ihre 1-millionste Submission, also ihr 1-millionste Preprint gehostet. Und da gibt es auch ein Video dazu, muss ich gar nicht sagen, habe ich mal anfangs angeschaut. Das war nicht so überzeugend jetzt, aber es ist einfach ein schönes Statement, dass dieses Repositorium so viele Leute anzieht. Man muss natürlich leider sagen, es ist sehr es gibt einen klaren Schwerpunkt in der Physik und Mathematik, wo diese Kultur schon sehr stark angenommen wurde. In den Biowissenschaften haben wir jetzt BioArchive, wie schon häufiger erwähnt, die das versucht aufzugreifen. Und auch bei Archive gab es schon jetzt eine Weile lang dieses Quantitative Biology als Kategorie. Aber ich hoffe, dass das noch weiterhin an Fahrt gewinnt und ja eigentlich zum Standard wird. Das Konzept an sich, nicht nur Archive. Ich meine auch, wieder um auf unseren Lieblingspublisher zurückzukommen, PeerJ, die haben einen eigenen Preprint-Server zum Beispiel, was machen kann. Nature hatte ja eine Weile lang Nature Proceedings, was sie leider eingestampft haben. Ich denke, wenn sie es ein Jahr oder zwei länger am Start gehabt hätten, ist das schon so? Man weiß gar nicht. Hätten sie es wahrscheinlich jetzt nicht mehr zugemacht, weil sie jetzt sehen, dass es kommt. Aber gut. Ja, was ich mich immer frage ist, gibt es eigentlich aktuelle Zahlen über das Budget, was Archive zur Verfügung stellt? Nee, ich frage mich auch immer, wie da die Finanzierung ist, beziehungsweise ich frage es mich immer, es ist mir schon häufig mal in den Kopf gekommen, aber ich habe es nicht nachgeschaut. Ja. Also ich denke, wir müssen Zahlen dazu haben. Ja. Aus 2010 gab es mal so ein Budget-Report, da waren es $400.000 pro Jahr. Und ich sehe gerade. Das ist nichts, das ist ja gar nichts. Bei Wikipedia ist Gott sei Dank was drin. Und zwar haben wir für das The Annual Budget for Archive ist approximately 826,000 for 2013 until 17 und wird gemeinsam gefördert von Cornell University Library und der Simons Foundation. Genau, die hat eine Foundation dran, genau. Also und plus das sozusagen das die den Beitrag, den institutionelle Mitglieder zahlen. Aber $826,000 für 4 Jahre ist jetzt nicht besonders hoch, ne? Das ist nicht viel. Man müsste es vielleicht nochmal auf den Artikel runterbrechen oder so. Aber klar, das ist letztendlich ist es ein Server, der maintained werden muss. Ein bisschen Editing, also die Sachen werden, glaube ich, nicht sofort. Also es schaut schon nochmal jemand drauf, sagen wir es so. Aber es ist jetzt, denke ich, marginaler Aufwand mit zu dem, was andere Sachen fahren. Deshalb gibt es ja auch so Sachen oder diese Ideen wie dieses EpiSciences Project oder EpiMath Project, wo man sagt, okay, man nimmt das sozusagen als Backend, als den Datenspeicher für solche fürs Publizieren und macht da noch eine dünne Layer an Review-Prozess drüber und fertig ist die Haube. Und dann können wir sehr günstig Open Access publizieren und brauchen eigentlich ganzen Publisher nicht mehr. Ich glaube, ich kann den Artikel mal raussuchen. Das war, lustigerweise gab es in Nature dazu mal einen kleinen Beitrag. Ich hoffe, den könnt ihr lesen. Es ist so traurig, ich weiß, aber ich habe leider noch nirgendwo anders einen guten Bericht drüber gesehen. Das ist Nature News, von daher könnte es sogar sein. Wir hatten es auch schon mal verlinkt. Ah ja. Ich packe es gleich mal hinzu. So, und dann geht es auch gleich weiter im Programm. Vielleicht kannst du testweise mal draufklicken. Ja. Kommst du dran? Ist das der weltzugänglich oder ist das hier jetzt mein Snobismus als Uni-Angehöriger herankommen. Ist da. Immerhin, na gut, danke. Gut, auch noch zum Thema Open Access. Es gibt ein Projekt, das nennt sich Libresses, würde ich es aussprechen? Würdest du das auch so machen? Libresses. Libresses. Ja. Also das ist eine Zusammenführung von Libre und Access. Und letztendlich geht es darum, verschiedene Repositorien oder verschiedene Repositorien von Open Access Journalen zusammenzuführen und dann mit einer einheitlichen API, also Programmierschnittstelle ansprechen zu können. Das klingt interessant. Mal gucken, was draus kommt. Wo wir gerade bei wie würdest du es aussprechen sind. Ja. Es gab kürzlich mal auf Open Science, also OpenScience.com, so ein Comic, How to Choose a Name for an Open Access Journal. Hast du das gesehen? Aha. Nee, habe ich nicht. Warte. Ach, das war doch da. Ich hab's im Feedreader gesehen. Ja, doch. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nur den Titel gesehen. Das kam mir jetzt doch bekannt vor. Und bei dem Namen Librexes kam mir das gerade in den Sinn. Kann sich die Hörerschaft mal anschauen. Finde ich, ist durchaus treffend. Namen sind halt nicht unwichtig. Ist richtig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei meinem persönlichen Lieblingsjournal, also wie schon gesagt, ich habe noch nicht darin publiziert, aber PJ, ich bin nicht ganz sicher, ob der Name zuträglich ist. Ich bin nicht sicher, ob es zu neu ist, ob es die Tür für gewisse Leute zumacht damit, aber ich weiß es. Ja. Mal gucken. Da gab es mal einen Blogpost. Ich weiß, dass er nicht bei PJ selber erschienen ist. Ich weiß aber, dass er von einem der Gründer war. Vielleicht von Peter Binford? Nee. Ich bin ganz schlecht in den Namen. Ja, egal. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist da relativ früh, glaube ich, sogar noch in der Funding-Phase ein Beitrag erschienen, wo genau das gefragt wurde. Und die ursprüngliche Überlegung war, nennen wir es jetzt PeerJ oder PeerJournal? Und da war genau das Argument, nee, lass uns Journal lieber weglassen, weil es gibt momentan so viele Neugründungen von Journals, dass die meisten, wenn sie lesen, neues Journal und dann hat das auch noch Journal im Namen, weg. Gucke ich mir gar nicht an. Okay. Und das, genau das glaube ich nämlich auch. Also was heißt glaube ich? Genau das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass Ihnen das auf die Füße vielleicht fällt zu einem Stückchen. Also die Überlegung finde ich ganz spannend. Ich hoffe, die haben ein bisschen Market Research gemacht. Ne? Also da kann man irgendwie 50.000 Wissenschaftler anrufen und mal nachfragen, bevor man das macht. Aber gut, keine Ahnung. Nein, es kann sein, aber es ist wirklich dieses Phänomen. Ich glaube, da kommen wir auch später noch ein bisschen dazu, diese vielen Journale. Und letztendlich, ich wiederhole mich, letztendlich, wir brauchen eigentlich nur ein großes Repository, wo wir alle Sachen reinschmeißen und das ist dann unsere Sammlung. Wir müssen es nicht Journal oder was auch immer nennen, sondern das ist unsere große Datenbank, was auch immer, wo solche Sachen abgelegt werden, wo der Peer-Review-Prozess stattfinden kann, wo man sich dann vielleicht um irgendwelche Schlagworte, Communities organisieren kann. Und da brauchen wir den ganzen Klimbim drumherum nicht mehr. Ja, da brauchen wir den ganzen den Klassen-Publisher brauchen wir dann nicht mehr. Ja. Da ist bin ich dann jetzt natürlich radikal, aber. Ja. Ist dann natürlich spannend, weil dann überlässt du sozusagen die inhaltliche Gestaltung eines Magazins, könntest du dann wieder so einer der Redaktion überlassen, die dann anfangen könnte, oder du könntest sehr viel kleinere Redaktionen bilden, die dann sozusagen eigene Magazine rausbringen aus diesem Pool. Das wäre auch wieder eine ganz spannende Entwicklung. Ja, man könnte vielleicht einen Backbone haben und wenn jetzt irgendwie eine Community halt noch irgendwie speziell Bilder, Videos, was auch immer braucht, keine Ahnung, was jetzt irgendwie irgendwas, was herausfällt oder so, kann man das vielleicht anders noch implementieren, aber dass sozusagen dieser Haupttext halt irgendwie in einer konstanten Datenbank ist, weiß nicht, vielleicht ist das jetzt auch schon zu maoistisch irgendwie hier, der große Umschlag um alles, aber ich sehe es nicht. Und ich sage es ja immer wieder, bisher ist noch keiner zu mir gekommen und hat gesagt, aber Konrad, das und das spricht dagegen. Also ich verstehe es nicht. Das Einzige, was dagegen spricht, ist, dass hier ein Haufen Leute eine Menge Geld damit verdienen, dass wir momentan in einer anderen Richtung arbeiten und sich das nicht wegnehmen lassen wollen, aber der Allgemeinheit dient das nicht. Kurzer Nachtrag übrigens an der Stelle, Peter Binfield. Binfield, gut. Ja, und wo wir auch in Richtung, ja, wo noch auf dem Open Access-Trend sind momentan und sagen, es werden überall irgendwelche Journale aus dem Boden gestampft. Elsevier will jetzt auch ein Mega-Journal starten. So, es erinnert mich, ich glaube, dieser Spruch wird Gandhi zugesprochen. Erst lachen sie dich aus. Nee, erst ignorieren sie dich. Oh, ich sollte erst meine Hausaufgaben erst ignorieren. Wie ist denn das? Ah. Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich, dann gewinnst du. Wird Gandhi zugesprochen. Okay. Und ich glaube, das kann man jetzt mal zu PLOS ONE sagen. Ein bisschen Hintergrund. Elsevier hat gesagt, oh, wir möchten auch so ein tolles Mega-Journal aus dem Boden stampfen, also Open Access, jeder kann rein, keine Filter nach Relevanz und so. Könnt ihr uns mal ein bisschen Feedback geben, was wir dabei beachten sollen? Also 8 Jahre später, sozusagen PLOS ONE ist jetzt 8 Jahre etabliert, jeder andere hat es auch schon gemacht, also Nature hat es gemacht und es gibt auch wieder hier von Ross Mounts gibt es einen schönen Blogpost dazu, dass das so ziemlich jeder schon irgendwie gefahren hat, von großen und jetzt ist auch LDW langsam dabei, sich mal zu überlegen, hey, das ist gar keine schlechte Idee. Die sagen es natürlich, hey, damit kann ich eine Menge Geld machen. Da muss man sagen, PLOS ONE ist eigentlich das erfolgreichste Journal der Welt. Und da sind wir einfach von der Zahl an Publikation ist das einfach das Erfolgreichste. Und jetzt wollen halt andere auch auf den Wagen aufspringen, namentlich hier Elsevier, und fragen halt nach Feedback. Und Ross Mounts hat da so ein paar Tipps gegeben, meinte so, was sie halt beachten sollen. Und ja, ich persönlich würde den Tipp sagen, so lasst es einfach, wenn euch was gelegen ist, eine Gesellschaft zu bauen oder eine Community zu bauen, die ja, oder wenn ihr wirklich der wissenschaftlichen Community helfen wollt, sagen wir es so, dann macht irgendwas so aufbauend auf Archive oder irgendwas mit niedrigen Charges. Nehmt euch PeerJay als Beispiel. Sowas in der Art, würde ich sagen. Ah ja, wie auch immer. Auf jeden Fall denke ich, das ist eigentlich so die Krönung für PLOS ONE. Ja, wenn jetzt wirklich so die Letzten noch aus ihrem Moloch kriechen und sagen, wollen wir auch machen. Ich bin heute irgendwie ziemlich aggro drauf, kann das sein? Also ich hoffe, das kommt Weiß jetzt nicht zu so nicht. negativ rüber. Ich meine, guck's mal von der anderen Seite an. Ja, aber am Ende läuft's fast auf deine Argumentation raus. Aber guck's mal von der Seite von Elsevier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da gibt es etwas, was wahnsinnig erfolgreich ist. Uns könnten ja Einnahmen entgehen. Das ist halt das Problem. Das ist halt ein doch sehr gewinnorientierter Konzern und die versuchen das jetzt auch zu machen. Aber sie sind zu spät dran, denn ich glaube sogar, PLOS ONE kommt jetzt durch PeerJay und solche Sachen unter Druck. Einfach dieser Preis. Ja. PLOS ONE, was sind es jetzt, $1.500? Das ist nicht wenig. Und wenn ich jetzt sagen kann, ich kann zu PeerJay gehen und zahle einmal entsprechend mein Lebensbeitrag, dann ist das ein richtiger Challenge. Das ist eine richtige Herausforderung. Und jetzt kommt irgendwie doch mit dieser relativ spät mit der Idee, das auch nachzumachen, haben sie verpennt. Ist ganz klar. Das ist und ich dennoch habe ich die Befürchtung, dass sie damit durchkommen werden. Einfach weil sie bekannt sind. Na gut, sie haben halt auch einfach die Mittel dazu, das durchzuprügeln. Nicht nur die Bekanntheit, sondern auch die finanziellen Mittel dazu, das einfach durchzudrücken, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist einfach das Microsoft der Publishing-Industrie. Genau. Ja, naja, gut. Wo wir gerade bei Microsoft sind. Konrad. Das war nicht meine Intention, das muss irgendwie unterschwellig passiert sein. Aber wirklich. Oder es passte. Oder Zufall. Wie auch immer. Auf jeden Fall. Ja, das ist, den hast du hier zum Besten zu geben. Ja. Genau. Die Bill und Melinda Gates Stiftung hat mittlerweile eine Open Access Policy herausgegeben, die sie. Oder die jetzt am 1. Januar 2015 in Kraft getreten ist. Ich glaube, also ist natürlich begrüßenswert, klar. Die Bill und Melinda Gates Stiftung ist jetzt nichts, was in Deutschland dir täglich über den Weg läuft. Ich habe ehrlich gesagt von denen relativ wenig auf dem Schirm, was die so machen. Außerdem haben sie, gehen sie nicht sofort Open Access, sondern haben sozusagen so eine Übergangszeit von 2 Jahren. Ich glaube, sie haben bis 2017, 1. Januar 2017, so einen Embargo-Zeitraum. Das heißt also, es wird alles Open Access, allerdings erst nach einem Embargo-Zeitraum, und der ist relativ lang, ich glaube 12 Monate, reden sie davon. Was ich allerdings spannend finde, ist ein Gedanke, der mir darüber hinaus kam. Wenn Stiftungen Open Access sich entscheiden, ihre Publikationen Open Access zur Verfügung zu stellen, wäre sozusagen dieselbe Überlegung wie vorhin. Eigentlich würde mich das dann freuen, wenn die Stiftung selber erheblich mehr Open Access werden würde und erheblich transparenter werden würde. Und das geht mir nicht nur bei dieser Bill & Melinda Gates Stiftung so, sondern das geht mir insbesondere bei vielen anderen Stiftungen so, denen du hier in Deutschland auch täglich über den Weg läufst. Ja, also gerade im Bereich Wissenschaft hast du natürlich da sowas wie den Stifterverband, der für mich schon relativ transparent ist. Aber du hast auch sowas wie die Bertelsmann Stiftung, die nicht wenig gerade im Bereich Bildung macht. Ja, die Bertelsmann Stiftung ist natürlich auch ein Ding für sich. Da wird ja auch überlegt, ob das wirklich als Stiftung anzusehen ist, ob die wirklich gemeinnützlich ist oder nicht. Genau. Einfach eine Propagandamaschine für bestimmte Konzerne ist. Also ich habe jetzt keine Fakten dazu, das möge jeder selber überprüfen. Ja, natürlich wäre Transparenz auch bei solchen großen Organisationen ist immer gut. Das ist, kann ich dir voll ganz zustimmen. Lustigerweise, ich habe gerade kürzlich wieder einen Podcast zu Bitcoin gehört. Wo war das? Ah, genau. Tim Pritlove hat ja einen Podcast mit dem O'Reilly Verlag, der relativ wenige Folgen hat, wo ab und zu mal was rauskommt. Das Kolophon. Jetzt vor einer Weile kam Kolophon, ganz genau, dankeschön. Und kürzlich gab es eine Sendung zu einem neuen Buch über Bitcoin, und der hat unter anderem auch aufgeführt, dass, was war das, glaube ich, das Deutsche Rote Kreuz. Ne? Wenn man von diesen Leuten, also sagen wir so, angenommen, wir leben einer, oder angenommen, Bitcoin würde besser adaptiert werden, dann könnte man auch ganz klar nachvollziehen, wie diese Gelder eingesetzt werden. Gerade das Deutsche Rote Kreuz oder, sagen wir, UNICEF oder was auch immer, wo die jetzt gerade in der Weihnachtszeit, ne, kamen sie an, wollten irgendwie Geld haben. Ich habe keine Ahnung, was sie damit wirklich machen. Verpufft da jetzt irgendwie 80% irgendwie in deren Stack an Propaganda, was, also ich nenne es mal, oder an Werbebroschüren, die rausschicken, an Leuten, die sie auf die Straße schicken, oder kommt das wirklich irgendwo an? Und mit so einer Technik könnte man das eigentlich sehr gut machen. Oder, also meine Frau hat irgendwie was für irgendeine Organisation gespendet, und dann kam irgendwie 3 Wochen später kam wieder Werbezeug von denen an. Ja, dann weiß man, okay, die paar Euro, die ich jetzt gespendet habe, ballern sie gleich in solche Sachen. Und durch solche Technologie könnte man das sehr viel mehr, ja, transparenter gestalten und hoffentlich auch wieder Vertrauen aufbauen. Also technisch kann man hier auch in eine ganz andere Richtung gehen. Nur so als Seitenhieb. Was mir bei dieser Meldung zu der Gates-Stiftung noch eingefallen ist, oder aufgefallen ist, ist wiederum, dass dass den Begriff Open Access als so ein Schild vor sich herführen, aber gar nicht Open Access sein. Also ich meine, im Ernst, 12 Monate Embargo, ist halt einfach kein Open Access. Also zumindest nicht Open. Ne? Nennen wir es. Das ist Open Washing. Ja, wir brauchen einen Zwischenbegriff. Wir brauchen sowas wie Granted Access oder irgendwie sowas als Vorstufe. Aber das ist halt einfach im Ernst, Leute. Und das für 2 Jahre. Wer kann denn heutzutage sagen, wo in 2 Jahren dieses ganze Publikationssystem steht? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Also, ja. Und warum? Verstehe ich genauso wenig. Also. Nein. Ja. Ja, es ist halt, na gut, kommt halt aus der Microsoft-Ecke, was soll man halt sagen. Stimmt, wahrscheinlich laufen in 2 Jahren erst die Verträge mit Microsoft. Nein, um Gottes Willen. Ich, wie auch immer. Ne? Wenn der Support also, für die sagen, Paper ausgelaufen ist, dann steht die natürlich zur Verfügung. Sind total veraltet, aber wie auch immer. Gut. Geht doch. Anyway, kommen wir zum ich würde es fast zum Griff ins Klo des Jahres 2014 werden. Kann man das so sagen? Also es ist auf jeden Fall ziemlich heftig. Also Nature hat Folgendes gemacht. Nature hatte erst, gesagt, beziehungsweise ist dieser unglückliche News-Artikel rausgekommen. Und der alte Artikel, also wenn man noch unter den, die URL besteht noch, wird eigentlich zum neuen Titel weitergeleitet. Der alte Titel war Nature makes all article free to view. Also Nature macht alle ihre Artikel frei zugänglich anzuschauen. Und ja, sie mussten später etwas revidieren in Nature promotes read-only sharing by subscribers. Also das ist schon eine bisschen andere Aussage. Letztendlich, was sie machen. Vielleicht sind einige, die halt wissenschaftliche Journale online lesen, schon mal über dieses ReadCube gestolpert und hat sich mal gefragt, was soll das eigentlich? Ich wusste es auch nie wirklich, was das genau sein soll. Das heißt also, man hat die Option, das Ding als normales PDF anzuschauen oder diesem ReadCube, wo man ein bisschen annotieren und irgendwelche Sachen machen kann. ReadCube gehört über Umwege, ich glaube, ist das wieder Digital Sciences, gehört letztendlich auch irgendwie zur Nature Publishing Group oder zu Macmillan oder mit Holzbrink. Also wir hatten schon mal vor ein oder zwei Sendungen mal diese ganze Hierarchie da angeschaut von dem Laden. Also ich habe den Überblick verloren, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber auf jeden Fall ist ReadCube eine proprietäre Technologie, mit der man PDFs anschauen kann und entsprechend vielleicht auch bearbeiten kann. Und Nature wollte das jetzt als die Zukunft des Teilens von solchen Sachen vertickern. Und halt mit dieser, ja, es wurde falsch kommuniziert, dass man einfach jetzt, dass sozusagen jeder, also auch jemand, der keine Fees zahlt, diese Sachen leicht lesen kann. Und das ist leider nicht der Fall. Es gab jetzt hier auch in diesem Artikel, den wir jetzt verlinken, also der heißt jetzt Nature promotes read-only sharing by subscribers, wurde das auch korrigiert. Sie hatten in diesem Artikel, man muss natürlich sagen, Nature News hat eine eigene Redaktion meines Erachtens. Ne? Deshalb haben sich auch so Leute mal reingenommen wie Peter Suber, der sich dazu ein bisschen kritischer äußert. Allerdings ist er schon relativ zurückgestaucht. Ich glaube, ja, weiß nicht, also wenn man mich jetzt gefragt hätte, hätte ich gesagt, das ist totaler Mist, weil das ganz einfach keinerlei Mehrwert bietet. Und die verkaufen das hier wie als die Zukunft des Lesens für den Wissenschaftler irgendwie. Und da gab es auch heftigen Response von der Community. Also John Wilbanks hatte einiges zu gepostet. Können wir mal verlinken. Michael Eisen, also der Gründer von PLOS, Scientific America. Und was gestern noch kam, okay, jetzt driften wir etwas in die Populärkultur ab. Dieses ReadCube, also Lesewürfel, erinnert doch sehr an einen Borg-Cube. Also wer sich ein bisschen mit Star Trek auskennt. Und auch hier ist diese Assimilationsparallele doch sehr, sehr ähnlich, dass man einfach etwas nimmt, einschleust und dann sozusagen die Freiheit entzieht, wenn man das so möchte. Also ich hoffe, ich habe das hier ausreichend rübergebracht. Nature hat hier versucht, etwas zu als ein Wegsperren, als eine Öffnung zu verkaufen. Und das ist irgendwie gänzlich nach hinten losgegangen. Sie fahren das jetzt anscheinend weiter und ich glaube, Wiley nutzt auch zum Beispiel ReadCube für bestimmte Sachen, aber ich weiß nicht, wo das enden soll und was sie damit wirklich machen wollen. Hast du eine Idee? Klassisches Openwashing, das ist wirklich der beste Fall wieder für so ein Openwashing-Programm. Hauptsache, du behältst die Leute, auch wenn du ihnen sozusagen den Access, den Zugriff auf solche Dinge quasi gewährst, wenn wir wieder bei Granted Access anstelle von Open Access, du bindest sie trotzdem an dich. Du erlaubst ihnen, du gibst ihnen auf keinen Fall die Kontrolle, sondern die Kontrolle behältst du. Immer und überall. Und das ist halt so nervig. Und du hast ja John Wilbanks und Michael Eisen und diverse aufgezählt. Wen ich dazu unbedingt empfehlen kann, wer da kein Blatt von dem Mund genommen hat, ist Peter Murray Rust. Ja, wie immer. Ja, der hat sich in einer Art und Weise echauffiert in seinem Blog, was übrigens die beste Blogadresse überhaupt ist, mit blogs.ch.cam.ac.uk, also total easy, human readable. Aber der hat sich abgearbeitet an dem Thema, das ist unfassbar. Und er hat einen sehr, sehr schönen Begriff benutzt, nämlich Forpin. Und Forpin ist ein Begriff, Forpin, F-A-U-X-Pen, also For ist, glaube ich, die französische Bedeutung für falsch. Und das ist ein Begriff, der schon 2009 von Phil Marceau-Sudiro benutzt wurde. Und der hat eine ganz clevere Definition dafür gefunden, nämlich a description of software that claims to be open, but lacks the full freedoms required by the open source definition. Ja? Mhm. Und diesen Begriff hat, gerade Peter Murray Rust in all seinen Blogposts benutzt, was ich sehr, sehr cool finde, weil ich den Begriff einfach total super finde. Das kann ich nur jedem empfehlen, da die Blogpost von Peter zu lesen. Das ist wirklich auf den Punkt und auch wirklich, da merkt man ihm so ein bisschen das Bauchgefühl an, was er da so reinsteckt. Ich glaube, der war echt angepisst. Er hat es ja auch gesagt. Also, the nature of open access leaves me very sad and very angry. Ja. Ja, das ist, ich weiß auch nicht. Das ist dieses. Ich glaube, das ist dieser Impuls, den diese großen Häuser haben. Wir müssen jetzt unbedingt was machen. Und Hauptsache, wir schreiben den Begriff dazu und niemand guckt drauf, was dahinter steht. Und niemand von diesen, oder ich habe es zumindest jetzt noch nicht mitbekommen, keiner dieser großen und bekannten und weit verbreiteten und etablierten Journal Publisher ist mal den gesamten Weg gegangen, sondern das war immer so ein Stückchen mal vorwärts wagen und viel Applaus einholen und die harte Community, die sozusagen sofort und nach so einer Nachricht sofort drauf anspringt, die steckt man so ein Stückchen weit weg, als das ist ein Beißreflex. Ne? Die können sich daran halt nicht gewöhnen. Und immer dieses, wir gucken mal so diese Vorher- oder diese Transitions, die man da versucht mit einzubringen und wir schauen mal, machen das jetzt mal so 2 Jahre und dann gucken wir. Das ist halt irgendwie, das ist so eine Praxis geworden, wo du immer das Gefühl, oder ich habe zumindest immer das Gefühl, ja, die können es halt auch jederzeit zurücknehmen. Weißt du, wenn jetzt morgen der Begriff Open Access stirbt, dann haben wir sofort wieder alles Closed Access fertig. Hm. Und das ist irgendwie bedenklich. Also du hast da kaum Umstellung und dementsprechend kannst du diesen ganzen Publishern auch wenig Vertrauen entgegenbringen, dass die nicht übermorgen das komplette System wieder umstellen. Hm. Richtig. Das Einzige, was man machen kann, ist eigentlich sozusagen, nicht das Einzige, aber ein wichtiges ist halt einfach, die Leute aufzuklären. Denn wie schon gesagt, ich habe es vorhin erläutert, viele Leute wissen gar nicht, was das eigentlich heißt, was Open Access heißt, was Creative Commons Lizenzen heißen. Das muss eigentlich auch in unser universitäres Bildungssystem einfließen, dass da irgendwie ein paar Vorlesungen zu diesen Basics gemacht werden. Dann liegt das auch meiner Meinung nach relativ offen auf der Hand, dass da irgendwas momentan sehr falsch läuft. Aber gut, wir können gleich hier eigentlich anknüpfen. Das Problem ist natürlich, oder die Publisher sehen natürlich momentan schon diesen Trend des Open Access wahrscheinlich auch ein bisschen mit Vorsicht und versuchen natürlich auch verschiedene Strategien zu fahren, sei es mit diesem Open Washing oder verschiedenste eigene Journale aus dem Boden zu stampfen. Aber sie versuchen es auch auf betriebswirtschaftlicher Ebene anzugehen. Und es gibt jetzt, oder es wurde zumindest ein großer Merge angedacht von Macmillan Science Education und Springer Science in Business Media. Das heißt, Springer und Macmillan wollen fusionieren. Wir haben gerade oder haben vorhin nochmal im Vorgespräch überlegt, ob das jetzt wirklich durch ist. Sie haben es erstmal gemacht. Das kann kartellrechtlich kann sein, dass es da auch noch irgendwie abgesegnet werden muss. Aber es heißt nur, dass auch da sich jetzt größere oder noch größere Konglomerate bilden und natürlich auch entsprechend wieder mehr Macht in die Hand bekommen. Das ist vielleicht mit Vorsicht zu genießen oder zu betrachten. Aber sag mal, du als Autor, du überschreibst doch sozusagen die Nutzungsrechte an deinen Artikeln für die Publikation und so weiter und so fort an den Verlag, in dem du das publizierst. Was ist denn dann, wenn der Verlag mit etwas fusioniert, mit einem anderen und sich das Konstrukt dahinter verändert? Wer hat denn dann eigentlich die Nutzungsrechte? Ja, ich denke, die können irgendwelche Folge, also sozusagen als Nachfolger der und der Gesellschaft bin ich die Gesellschaft angesehen, dann wird das wahrscheinlich übertragen. Wäre cool, wenn das plötzlich durch solche Änderungen irgendwie alles in die Commons fallen würde, aber das Na, was mir dabei sofort in den Sinn kam, ist Sonderkündigungsrecht, ne? Wenn eine Versicherung sozusagen den Beitrag verändert, hast du ein Sonderkündigungsrecht. Also wenn so ein Verlag die Struktur verändert, hättest du dann auch ein Sonderkündigungsrecht für deine Artikel? Herrlich. Das wäre doch irgendwie mal spannend. Wenn hier ein findiger Jurist zuhört und was dazu sagen kann, vielleicht spinnen wir hier auch wirklich irgendwelche Laiensachen zusammen, aber wenn, das wäre cool. Ich meine, ja. Darf das halt nur noch in der alten Form erscheinen oder neu und dann hättest du wieder als Urheber ja die Rechte, dass dann die Nutzung neu zu definieren. Naja, okay. Vielleicht ist oder das auch ein Wunsch. Sie machen einfach eine Retraction daraus. Ja. Oh nein. Naja, gut. Okay, ich denke, dann haben wir den Themenkomplex Open Access und Lizenzen abgeschlossen und können dann mehr so in Richtung Open Data stoßen für heute. Und das ist auch schon wieder eine Weile her, meines Erachtens. Ich schaue gerade auf das Datum. Ja, Anfang November hat PLOS ein Programm gestartet, wo sie ab jetzt mit bestimmten Datenrepositorien zusammenarbeiten möchten. Soll heißen, wenn man etwas publiziert, dass die Daten, die dort für diese entsprechende Studie generiert wurden, dass die auch in entsprechenden Repositorien landen. Und als erster Partner, wer hätte es gedacht, ist DataDryad, ist in Dryad wieder, wird Dryad genutzt. Und das ist, denke ich, ja, sinnvoll. Ne? Das ist, dass das von vornherein Hand in Hand geht, oh, ich habe ein neues Finding, ich habe eine neue Studie oder ich habe was Nettes zu erzählen, möchte einen Artikel rausmachen. Um das in Gänze auch an den Mann zu bringen, müssen die Daten irgendwo sinnvoll abgelegt werden und die Nachnutzbarkeit entsprechend gewährleistet werden. Und da bietet sich ein Partnerprogramm an. Ich habe übrigens kürzlich bei mir auf meinem privaten Blog über einen Paper geblockt, was ich bei PeerJay gefunden hatte, und die hatten die Daten dazu bei DataDryad abgelegt, aber leider war der Link tot. Und dann dachte ich mir so, schreib's halt mal PeerJay an und er lässt die zumindest wissen, dass der Link ins Nichts führt. Und kriegte aber irgendwie ein paar Stunden später von DataDryad einen Tweet zurück. Vielen Dank für den Hinweis, fixen wir in Zukunft dann unter der DOI zu erreichen. Was ich ist immer noch nicht da, leider Gottes, zumindest war es gestern Abend nicht, aber finde ich super. Ne? Also ich mag es einfach, wenn so Services responsiv sind und das, was da an Input auf sie zurückkommt, auch verarbeiten und ernst nehmen und Feedback liefern und dann reagieren. Das finde ich extrem gut. Fällt mir bloß gerade bei ein. Ja, geht auch noch, schlägt in die gleiche Kerbe hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Das war bei den Blogs von PLOS auch zu finden, dass PLOS, CDL, DataOne zusammen ja Incentives schaffen möchten, also Anregungen schaffen möchten, um die Daten von Publikationen auch zu teilen. Ich habe da jetzt nicht mehr die Tiefe, das ist leider zu lange her, ich habe da die Details vergessen, aber wir verlinken einfach mal. Was vielleicht auch wieder so ein Meilenstein ist, ähnlich wie die 1 Million Paper, die bei Archive gelistet wurden. Es gibt jetzt über 1000 Datenrepositorien, die in R3 Data gelistet sind. Das ist ja eigentlich auch schon sehr erfreulich. Wir verlinken den Blogpost dazu und es ist ja auch eine Kurve gepostet. Das ist ein mehr als lineares Wachstum, würde ich mal sagen. Das sieht doch schon ganz gut aus. Was ich immer spannend finde, wo du gerade auf die Kurve eingehst, ist, wenn so ein Service an den Start geht, hast du ja oftmals ein mehr als lineares Wachstum. Ne? Schön wäre natürlich, wenn der Service ein bisschen abgehangen ist, wenn es dann ein lineares Wachstum gäbe. Ne, weil am Anfang pumpen sie ja, ist die Kurve ja sowieso gegeben oder eher exponentiell gegeben, weil sie am Anfang sozusagen die Zusagen bekommen und dann wahnsinnig viele Paper und Datensätze auf einmal reinpumpen. Aber natürlich wäre es, wenn sozusagen nach einem Jahr oder anderthalb oder zwei, wenn wir dann über eine lineare Weiterentwicklung reden würden, das wäre schon ziemlich cool. Ja. Also mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ich meine, seit wann sind die am Start? 2012, ne? Ja. Nee, genau. Nee, hier steht sogar, August 2012 sind sie online gegangen. Also, ja. Okay, also ich denke, das ist schon mal eine schöne Entwicklung und wir sagen herzlichen Glückwunsch. Dann kommen wir eigentlich schon wieder zum nächsten Komplex, der da lauten würde: Peer Review und Metrics. Ich glaube, das ist eines von dir hier, ne? Das erstere. Warte, ich gucke sofort drauf. Ich habe, Peer Review, Altmetrics ist ja auch sowas. was ich immer mal, die immer mal wieder anfangen, so ein bisschen mit sich selber zu experimentieren und was man so noch gucken, machen könnte und wo man noch hingucken könnte und was man so vielleicht mit den Daten, die man da so kriegt, anfangen könnte und wiederum zur Verfügung stellen könnte. Ich glaube, wir hatten es vor in der letzten oder in der vorletzten Folge, wo die ja angefangen haben, mal Daten aus öffentlichen Studien, so Policy-Geschichten mit einzubeziehen, wo ja meine These war, dass das ganz spannend ist, weil du dann sozusagen sehen kannst, welche Wissenschaft mit in die Policies eingegangen ist. Also rückwirkend sehen kannst, von wenn du dir die Wissenschaft anguckst, dann sozusagen siehst, in welche Richtung das in der im Policymaking benutzt wurde. Ne, kann man wieder so ein, ist wieder so ein klassisches Metathema, was ich mir ganz spannend als Forschungsthema auch vorstellen könnte. Und Altmetrics hat halt eine ganze Reihe von neuen Sachen ausprobiert, die basteln gerade an ihren Badges rum, die man auf seine Seiten einbinden kann und haben jetzt auch etwas Neues integriert oder besser gesagt, kann man es jetzt auch integrieren in Discovery-Plattforms. Discovery-Plattforms, wenn ich es richtig verstanden habe, sind halt genau diese die Datenbanken, wo du sozusagen auf wissenschaftliche Paper suchen kannst und mir fehlen heute irgendwie die Worte. Also du kannst Plattformen, auf denen du Paper suchen kannst, die nicht unbedingt auf dieser Plattform liegen, sondern irgendwo anders liegen, aber dort mit gelistet sind und du sozusagen von da aus hinkommen kannst. Und worauf all diese Plattformen ja auch so ein bisschen spielen, ist so ein Entdeckungseffekt. Wenn sie dieses Paper interessiert hat, interessieren sie vielleicht auch die 7, 8 anderen Paper, die wir hier unten für sie aufgelinkt haben. Und auf solche Plattformen gibt es jetzt auch die Möglichkeit, das Altmetrics Plugin direkt mit an die Paper einzubinden. Ist jetzt kein wahnsinnig großer Schritt, aber ich finde es halt immer spannend zu sehen, wo Altmetrics sozusagen als nächstes eindringt. Ja, und ich warte auf den Punkt, wo Springer Science and Business Media dann auf einmal auf den eigenen Seiten Altmetrics Plugins einbindet. Also ich mag es so gerne. Ich habe es nämlich auf meiner Publikationsliste, auf meiner privaten Seite, was heißt also meiner sozusagen nicht universitären Seite, sondern meiner Homepage, habe ich auch meine Publikationen gelistet und da die Sachen eingebunden. Und das ist auch für mich immer so, ich gehe da immer wieder hin und guck mal, oh, wo ist denn jetzt hier irgendwas dazugekommen? Und schon netter, so das Ranking zu sehen oder die Anzahl an entsprechenden Nennungen. Das finde ich ein schönes Tool. Jetzt weiß ich auch, was ich sagen wollte. Serendipity wollte ich. Ah, genau. Ja. Meine Güte. Zufällige darüber stolpern über genau. Solche Sachen. Ja. Aber wo du gerade sagtest, dürftest du denn auch auf deiner Universitätsseite das Altmetrics-Plugin mit einbinden? Ich wüsste nicht, was dagegen spräche, aber kann ich jetzt nicht sagen, ob die da. Habe ich mir nicht durchgelesen. Kann ich nicht sagen. Nicht, dass ich, ja, es ist vielleicht ein juristisches Minenfeld, aber weiß ich nicht. Ne? Kann ja sein, dass es irgendwie sowas gibt. Ja, wir wissen, dass es alternative Metriksysteme gibt. Wir bitten euch aber so lange davon Abstand zu nehmen, bis wir uns als Universität offen dazu oder bis sich das deutsche Wissenschaftssystem offen dazu bekennt oder irgendwie so. Ich glaube nicht, dass die irgendwie sowas in der Art überhaupt auf dem Radar haben. Okay. Also, Es ist wirklich sehr, sehr, sehr, sehr süß fast und wie naiv. Du sagst aber haben die kein Problem mit Altmetrics? Die kennen Altmetrics gar nicht. Ach, also, ist doch scheiße. Ist vielleicht ein bisschen hart jetzt, aber ja, also ich halte es. Es ist jetzt vielleicht gemein und vielleicht, also es ist jetzt an den Haaren herbeigezogen, aber wenn ich jetzt hier irgendwie in den Fakultätsrat von sonst was von einer, angenommen, ich pulle hier 50 Professoren einfach aus ihren Offices raus und sage so, wer kann mir mal kurz Altmetrics erklären? Also mit Glück einer, zwei, weiß nicht. Also jetzt, ich habe es nicht gemacht, aber ich halte es für, und dass dann noch die Verwaltung meint, irgendwie da irgendwas in der Richtung zu machen, nee, also, Verstehe. Das muss ich eigentlich mal so ein Statement machen, irgendwie, wie, also ich habe das bei einigen meiner Open Science Talks gemacht. Also das, was ich hier sage, spiegelt nicht die Meinung meines Arbeitgebers wider, muss ich vielleicht auch sagen. Ne? Also das ist nicht, dass mir irgendjemand, ich mache, das ist ja mein privater Podcast. Also unser, aber sozusagen meine private Meinung hier in diesem Podcast. Sollte ich vielleicht mal erwähnen. Ja, es gab hier, wo wir sind ja, ne, das ist dann abgeschlossen sozusagen, wir sind ja im Thema Peer Review und solche Sachen, ist, ich glaube, du hattest dich sogar schon mal mehr mit dem Papier auseinandergesetzt. Ich muss sagen, mich hat das noch gar nicht so angezogen, aber es gibt im Wired, war sogar das normale Wired, ja genau, im Wired gab es mal einen Artikel über Papier, was eine Plattform ist, wo man halt anonym Artikel bewerten kann oder darüber schreiben kann, und die sehen es als wichtigen Schritt für die Wissenschaft oder als wichtigen Teil der Wissenschaft, solche Sachen zu diskutieren, weil es halt Hierarchien gibt, und hier wird es mal halt entsprechend mal diskutiert. Und ich glaube, sogar ein Beispiel herausgehoben, wo das sozusagen versucht wurde aufzuheben. Wie auch immer, ich habe es jetzt gar nicht mehr so zugegen, aber wer da Interesse hat, kann sich das mal anschauen. Also nur noch mal zur Erinnerung, Papier ist sozusagen die Plattform, auf der unter anderem die ersten Zweifel ankamen an dieser DNA-Studie aus Japan, genau, aus diesem Stem-Cell-Paper, genau. Also Stammzellen-Paper, wo man mit einer relativ leichten Säurebehandlung Stammzellen wieder erzeugen kann. Also das ist ja, ist richtig. Also es ist ein wichtiger, also das zeigt, wie die Relevanz von dieser Plattform, also dass es auch wirklich dazu beigetragen hat, hier einen wirklichen Missstand aufzudecken oder einen Fehler aufzudecken. Mhm. Was ich allerdings näher angesehen habe, wir hatten das ja mal schon mal auf dem Schirm, Pablons. Mhm. Und das habe ich mir jetzt tatsächlich mal angeschaut, und ich bin nicht positiv überrascht, aber ich bin damit mit einer relativ positiven Bild rangegangen, mit einer positiven Erwartung rangegangen, und die wurde erfüllt. Also was macht Pablons? Letztendlich muss man sagen, der Peer Review ist ja ein sehr relevanter Schritt heutzutage, und war schon immer, war nicht immer, ist ein relevanter Schritt in der Wissenschaft heutzutage. Sprich, man entscheidet darüber, ob ein Paper rauskommt oder nicht. Mehr oder minder trägt man sozusagen dazu bei, dass hier, dass ein wissenschaftliches Ergebnis noch einmal gefiltert oder noch mal verbessert wird. Und man bekommt dafür allerdings keine Credits. Ne? Es wird einfach angenommen, das passiert halt so. Man macht das umsonst für irgendwelche Verlage und bekommt dafür keinerlei Lorbeeren. Und Pablons will das sozusagen, diesen Missstand beheben, und sagt, okay, hier auf unserer Plattform kannst du zeigen, dass du Sachen gepeer-reviewed hast und damit deine Reputation steigern. Und sozusagen als Teil deiner wissenschaftlichen Tätigkeit, wenn du mal dich mal irgendwo bewirbst oder irgendwie als Expertise irgendwo dich präsentieren möchtest, dann kannst du sagen, ja, ich habe diese Paper, aber ich habe auch hier diese Sachen gereviewed. Also das ist ja ein Teil deiner Tätigkeit. Mhm. Und Pablons stellt das entsprechend online oder stellt diese Tätigkeiten dar oder gibt dir die Möglichkeit, diese Tätigkeiten darzustellen, und das in einer sehr schönen Möglichkeit, das auch auszuwählen, inwieweit du das darstellst. Und zwar, und die haben auch einen Service, also ich war sehr erstaunt. Leider fehlte da ein bisschen was meinerseits. Und zwar, ich kann theoretisch die Kommunikation, die ich habe, um einen Artikel zu peer-reviewen, das findet im Allgemeinen über E-Mail statt. Und ich kann einfach an deren Adresse, also wenn ich da einen Account habe, kann ich an deren an eine Adresse diese E-Mails weiterleiten, und dann werden mir diese Sachen sozusagen eingespeist. Sprich, ich bekomme, wenn ich ein Peer-Review durchgeführt habe, bekomme ich meistens von dem Journal ein E-Mail zurück, wo drin steht, ja, vielen Dank für Ihren Review des Artikels, schalalala. Und wenn ich diese E-Mail an Pablons weiterleite, generieren die mir automatisch einen Eintrag daraus. Ich kann das auch einfach selber hier irgendwas zusammenstellen, und ich kann vor allen Dingen, das meinte ich mit dem Granulären, ich kann sagen, okay, ich möchte, bei mir soll angezeigt werden, dass ich für einen gewissen Publisher das gemacht habe, für ein gewisses Journal, oder ich kann auch sogar den Artikel, den ich genau gepeer-reviewt habe, reinpacken, und ich kann auch meinen Text reinkopieren, den ich als Review gegeben hatte, oder ich kann es weglassen. Also man hat da relativ viel Spielraum, und das finde ich eigentlich ganz schön. Und die Sachen werden dann verifiziert. Also ich kann erstmal die Sachen einfach so reinschreiben, wenn ich diese E-Mail weiterleite, oder die alternative Möglichkeit, um das bestätigen zu lassen, ist, die E-Mail des Editors anzugeben. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie sehr viel Mehraufwand bietet. Ich habe bei einigen Sachen das noch ausstehen. Also ich habe für ein paar Sachen das gemacht, und ich habe noch nicht für alle eine Bestätigung zurückbekommen, weil ich leider auch nicht für alle entsprechend die E-Mail hatte, die bestätigt, dass ich das den Review auch geschickt habe. Ich weiß nicht, manche Plattformen bekommst du wahrscheinlich nur so eine Nachricht. Das ist ja leider auch nicht standardmäßig irgendwie, wurde ich standardisiert. Also ich finde das ganz nett. Ich habe nur ein Problem damit. Viele, oder beziehungsweise nicht nur ich, sondern ich denke die wissenschaftliche Community, ich habe hier jetzt eine Handvoll an Reviews, die ich wirklich selber gemacht habe, wo ich angeschrieben wurde, und das hat halt in letzter Zeit einfach zugenommen, weil ich jetzt auch irgendwie mehr präsenter bin und auch irgendwie jetzt ein bisschen sozusagen höher im Rang bin. Aber es ist nicht unüblich, und ich habe zahlreiche solcher Reviews selber durchgeführt, dass der Professor angeschrieben wird, der Postdoc oder vielleicht der PhD, aber eigentlich den Peer Review schreibt, also das Ding durschaut, komplett macht, vielleicht verbessert der Professor noch was, aber vielleicht nimmt das einfach so. Und da habe ich einige mehr gemacht, ne, ganz klar. Und das können Sie hier nicht abbilden. Und ich weiß auch nicht, ob sich das lösen lässt. Ja, ob die noch irgendeine Option anbieten, ja, dieses Ding wurde von ihm als Senior gereviewt, aber tatsächlich von ihm gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob die Wissenschaftswelt schon bereit ist, sozusagen das einzugestehen. Aber eigentlich ist das Usus. Und das wird hier nicht abgebildet. Vielleicht schicke ich Ihnen mal eine Mail, oder vielleicht mache ich dir mal, wäre auch ein Blogpost wert, vielleicht sogar. Vielleicht hat auch jemand anderes das schon irgendwo angesprochen. Ich habe jetzt nicht geschaut. Aber das sehe ich momentan noch als Manko, besonders für den jungen Einsteiger. Und ich hatte irgendwo im Hinterkopf, ich dachte, vielleicht ist es Faculty 1000, Research oder PJ oder sowas, dass die auch so eine Art Programm haben, wo man einen Senior Peer Reviewer hat, der dann sozusagen sein Labormember da an die Hand nimmt und das dann zusammen macht. Aber ich konnte es jetzt nicht mehr finden. Das wäre eine Möglichkeit, wenn man offiziell sagt, okay, ich schicke es an den Professor, der sagt, ja, meine Gruppe macht das gerne, ich habe dazu ausgewählt. Der wird sich der Sache hauptsächlich annehmen. Ich werde dann nochmal drüber schauen und das bestätigen. Und dann kann man das als Peer Review entsprechend rausschicken. Das fände ich sehr schön. Momentan hier halt noch nicht so drin, aber vielleicht kommt das ja noch. Mhm. Eine andere Sache habe ich jetzt auch nicht recherchiert, aber mir ist das Businessmodell nicht ganz klar. Das ist häufig bei diesen Sachen natürlich, ne? Wir haben ein bisschen Funding und ein bisschen Geld in die Hand bekommen. Gute Idee, aber wie man das dann monetarisiert, weiß ich momentan noch nicht. Gute Frage. Und auch schön, dass es alles Creative Commons ist, by Share Alike allerdings. Also ich bin nicht so der Copyleft-Freund, aber ist okay. Also es ist Creative Commons, das finde ich schon mal eine schöne Sache. Und man sieht ja auch so, ja, ich fast schon sagen, so Usual Suspects, wenn man nach Alex Bateman sucht, das ist ein, also wer sich in der Bioinformatik bewegt, dem ist das wahrscheinlich ein Begriff. Der ist hier auch ganz, ganz hoch gelistet. Als einer der Top Merits, man sollte vielleicht sagen, also man bekommt noch Punkte dafür. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, wenn man einen einträgt, bekommt man einen Punkt. Wenn das Ding bestätigt ist, bekommt man nämlich 3 Punkte dafür. Wenn man dann dazu den Text noch freigibt, bekommt man nochmal 3 drauf. Also das gibt auch hier auch wieder so ein bisschen Gamification dabei, soll heißen. Man kann hier ein bisschen Vergleich fahren, wer ist denn hier der heiße Hengst im Stall. Und also hier sind ein paar Leute dabei, die man so kennt. Und dann mal dieser Alex Bateman. Vom EBI in Hingston. Ja, so fand ich schön, kann ich nur empfehlen. Wie schon gesagt, das ist auch nicht viel Aufwand, gerade wenn man diese E-Mails hat und das einfach weiterleitet. Ich bin erstaunt, dass die das sogar so anbieten. Ja, ja, ich denke, das war's zu Publons. Und ich denke, können wir einfach mal weitermachen. Ah ja, das nächste auch aus dem Themenbereich Peer Review. Ich glaube, ich hatte es mal erwähnt, wann war denn das? Im September war das, glaube ich, in Newich beim The Center for Genome Analysis in Norwich auf einem, ja, ein Workshop, also ein Open Science Workshop, wo verschiedene Leute aus der Community zusammenkamen und in einer sehr freigestalteten Art und Weise das sich organisiert haben, um verschiedene Themen abzuarbeiten, verschiedene Empfehlungen zu machen, all solche Sachen. Und so meine Gruppe, also wir hatten verschiedene Sachen bearbeitet, aber ein Teil meiner Gruppe war dann, dass wir uns gesagt haben, okay, was ist denn ein wichtiger Schritt in der Wissenschaft, und wo können wir sozusagen diesen Open-Science-Gedanken irgendwie einspielen und Leute ein bisschen mehr in die Richtung pushen. Und auch hier ganz klar der Peer-Review-Prozess. Ich habe das schon, weiß nicht, ob ich es dir oder ob ich das hier schon mal so gesagt habe, wenn ich was Peer-Review und zum Beispiel, also ich mache ja viel RNA-Seq, also so eine gewisse Art von Datenset, und wenn ich irgendwas Peer-Review und diese Daten sind nicht in einer bekannten Datenbank abgelegt und da gibt es halt wirklich Repositorien, die ganz klar dafür da sind, moniere ich das. Der Punkt ist natürlich, dass wenn das Journal das nicht als irgendwie klare Policy hat, ist das erstmal nur eine Empfehlung oder so. Das ist nicht bindend. Aber da sind Sachen, man kann über den Peer-Review-Prozess kann man ganz klar seine Meinung damit reindrücken. Und auch Sachen, oh, ihr publiziert hier ein Stück Software, wo ist denn der Source-Code? Mhm. So, solche Sachen kann man nachfragen. Und da haben wir einfach gesagt, okay, können wir eine Empfehlung aufschreiben, was man so, oder können wir uns überlegen, was man als Peer-Review machen kann, um den Open-Science-Gedanken zu pushen. Und bei dem Workshop war auch wie heißt du mit Nachnamen? Michael, wie peinlich. Michael Markey, genau. Der arbeitet bei Faculty 1000 Research. Und er meinte, ja gut, wir können einen Artikel draus machen. Und haben gesagt, oh, sehr cool. Haben uns zusammengesetzt, haben ein bisschen Brainstorming gemacht, haben eine erste Version dieses Artikels Ende letzten Jahres, schon länger her, ja, doch, also auf jeden Fall Ende letzten Jahres entsprechend publiziert, am 12. November war das schon, genau. Und haben da einiges an Feedback bekommen, auch so von Leuten wie Jonathan Eisen und so, hat einen Blogartikel auch geschrieben dazu, hat ein bisschen Feedback gegeben. Wir haben insgesamt 5 Reports bekommen, also 5 Referees, die nochmal Feedback gegeben haben. Wir haben das Ding jetzt enorm umgestrickt, sehr verdichtet in letzter Zeit. Und haben jetzt kürzlich die zweite Version rausgeschickt. Das war am 9. Januar. Haben es enorm verdichtet. Und letztendlich sind es halt so Empfehlungen. Wir haben eine Art Eid, also ein Oath zusammengestrickt, wo man einfach sagt, okay, ich versuche hier Klarheit zu schaffen. Und ein Ding ist natürlich auch, dass man eigentlich nicht anonym reviewen sollte, wenn das denn geht. Also klar, es gibt diese Einschränkung, dass man da vielleicht Druck hat, aber eigentlich sollte man als gestandener Wissenschaftler sagen, okay, ich bin offen und ich mache diesen Peer Review Integrität und deshalb kann ich das auch entsprechend machen. Und während ich sowas mache, will ich einfach der Botschafter von offener Wissenschaft sein. Das heißt, ich schaue, sind die Daten gut abgelegt, ist der Source Code, wenn welcher genutzt wurde, ist der verfügbar. Alle diese Sachen kann man ja relativ leicht abklappern und erwähnen, wenn diese fehlen. Hm. Und das ist jetzt so ein Paper. Wir warten jetzt auf die zweite Runde an Reports von den Reviewern und mal schauen, wie das ist. Ist auch sehr nett, diesen Prozess mal bei Faculty 1000 Research zu sehen. Das ist, denke ich, ganz spannend und wird da auch alles offen gemacht. Wollte ich gerade sagen, also wenn man sich die Seite mal anschaut, ist das ein wirklich, wirklich interessant auch zu sehen, weil halt genau auch die Aktivität da ist man hat einfach eine Menge an Meta-Informationen, also das, was nicht direkt in dem Paper steht, aber zu dem Paper natürlich gehört, nämlich die Historie, die Reports der Referees und so weiter und so fort. Also das ist schon echt spannend. Ich finde es auch ein schönes, so kann Wissenschaft auch aussehen. Also finde ich echt schön. Ja. Und man sitzt in seinem Kämmerchen, ärgert sich, man meint zu wissen, wer der Reviewer war, der einem da das Ding zerschossen hat und weiß auch, warum er es gemacht hat und wie auch immer. Also es ist ein anderes Denken und es ist irgendwie, es ist so respektvoller irgendwie. Ja, es ist einfach, Wissenschaft ist ein hartes Feld und wir kommen da vielleicht noch mit der anderen Sache dahin, wir kloppen uns um Ressourcen, aber es ist irgendwie so auf gleicher Augenhöhe und irgendwie so mit Respekt hier. Ja, du hast eine Menge Zeit in diese Forschung reingesteckt, da ist Herzblut drin. Guck dir nochmal diese Sache an, das sieht nicht so gut aus und da muss man sich doch auch nicht verstecken. Ja, da muss man doch einfach sagen, okay, wir sind erwachsene Leute und ich pinkel dir nicht ans Bein, ich will nur, dass hier wirklich nochmal nachgeschaut wird, dass hier kein falsches Wissen irgendwie verbreitet wird, guck das dir nochmal an und solche Sachen. Also ich weiß, ich frage mich manchmal, wie da so eine gewisse Kultur entstanden ist, also mit Ausnahmen natürlich, also ich will jetzt nicht sagen, dass das immer so ist, aber manchmal sind schon die Bandagen etwas härter, mit denen man kämpft und man möchte manchmal unterstellen, dass hier nicht die Intention war, von einem Peer Review einen guten Artikel rauszumachen, sondern irgendwie Leuten, die irgendwie am gleichen Thema arbeiten, ein paar Stöcke in den Weg zu schmeißen. Aber mit Ausnahmen natürlich. Also das ist jetzt nicht irgendwie überall so, aber und es gibt auch sehr viele Leute, die das auch schon so ohne diesen Oath so in der Art praktizieren. aber das muss ich noch weiter durchsetzen. Mhm. Nochmal auch zu sagen, wir sind nicht die Ersten, die so ein Oath so mal aufgestellt haben. Es gab von, wie heißt der, Biomix, gab es auch, mir fällt der richtige Name gerade gar nicht ein. Also solche Oath gab es auch schon, an denen haben wir auch angeknüpft, aber halt hier mit dem Fokus, okay, wir wollen das als Hebel nutzen, um Open Science entsprechend zu verbreiten oder die Methodiken von offener Wissenschaft zu verbreitern. Hm. Ja, mal gucken, was draus wird. Also wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und wo wir bei Altmetrics waren, das ist einer von meinen meistgenannten Artikeln. Hm. Also zumindest in sozialen Medien. Sehr gut. Ja. So. Ah, auch so in die Richtung Öffnung von Reviews, allerdings nicht von Peer Review, vom Peer Review Prozess, sondern mehr von vom Grand Review Prozess gibt es hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn noch in seiner vollen Gänze gelesen, aber der Daniel Mietjen hat in PLOS Biology ein Perspective Article gegeben zum Thema, wie halt Research Funding, wie Transparenz im Grant-Prozess oder wie sagt man, Antragsauswertungsprozess, wie das helfen könnte, die ganze Sache zu beflügeln. Ja. Das ist, denke ich, auch lesenswert. Und man muss sagen, Daniel macht das auch, praktiziert auch das auch wirklich. Ja. Also der macht seine Einträge, soweit ich weiß, alle online verfügbar, Zenodo, beziehungsweise er hat einen zum, wo er Wikidata nutzen möchte, da bin ich als Associate Partner drin, also nur ganz, ganz bisschen eingebunden. Das macht er alles sehr offen, das ist wirklich ein gutes Beispiel, wie man das machen kann. Ja, dann haben wir den Themenkomplex sogar abgeschlossen, Peer Review und Metrics, und kommen dann bei den Tools an. Ich habe kürzlich an dem, wie heißt es, Mozilla Lab Call teilgenommen. Das wollte ich schon immer machen, aber jetzt hatte ich mal Zeit dazu. Und wir hatten, glaube ich, schon vor Ewigkeiten, hatten wir ja das Open Science Framework angeschaut und haben uns immer gefragt, wann wird das endlich offen Open Source sein? Ich hatte sogar gefragt und es ist schon Open Source. Es ist jetzt Open Source. Wir erinnern uns, bist du der Sache noch nachgegangen? Du hattest ja auch mal ein bisschen damit rumgespielt, aber ich glaube, du hast jetzt keine konkrete Anwendung dafür gehabt, oder? Wie war das bei dir? Nö, ich habe immer, wenn da irgendwie neue Funktionalitäten hinzukommen, dann probiere ich damit ein bisschen rum. Aber tatsächlich macht es halt einfach, das Potenzial steckt halt da drin, wenn du mit mehreren Leuten an sowas arbeitest. Ne? Und genau. Das tue ich halt nicht. Insofern ist das alles irgendwie ganz nett, aber du siehst halt den Mehrwert davon, wenn du es alleine nutzt, nicht so richtig. Ja, ist Dokumentation sozusagen, aber klar, der eigentliche Effekt ist natürlich, wenn man mit mehreren Leuten zusammenarbeiten. Vielleicht nochmal so für Leute, die Folge nicht gehört hatten, wo wir das mal angeschaut haben. Das Open Science Framework ist eigentlich eine Plattform, also eine Online-Plattform, das genutzt werden kann, um kooperativ Wissenschaft zu betreiben, im Sinne von, dass halt Ergebnisse abgelegt werden, dass Code abgelegt wird, dass kommuniziert wird. Das, was man vielleicht so als Wissenschaftler sonst alles über, im schlimmsten Fall alles über E-Mail macht, ich schicke dir meine Ergebnisse oder hier noch die Grafik oder hier noch das Manuskript oder hier diskutieren wir noch mal kurz, wie wir ein Experiment auswerten und oder was wir basierend darauf weitermachen. Das wird alles in einer Plattform dargestellt und diese Plattform ist mittlerweile nun Open Source. Wenn man das nicht selber hosten möchte, gibt es dazu entsprechend eine Möglichkeit, das auch bei denen durchzuführen und das ist, denke ich, eine sehr spannende Möglichkeit. Ich muss mal sehen, wie ich das hier lokal einsetzen kann. Ich hatte es mal gesagt, wenn man das selber hat, könnte es sein, dass mehr Leute aufspringen und bereit wären. Ich muss halt immer bei einem Kooperationspartner schauen, wie die das gerne, ob die das annehmen würden. Aber ich fände es schon interessant. Ich denke, es macht halt auch das Ganze sehr viel effizienter, weil halt diese ganze Kommunikation, wenn E-Mail ist und man irgendwas sucht oder irgendwelche Grafiken nochmal rauskramen muss, ist das doch sehr mühselig. Und wenn das alles zentral in einer Stelle liegt, dann ist das eine große Hilfe und kann dann natürlich auch später entsprechend Transparenz schaffen, wenn man das dann machen möchte. Ja, ja, es ist halt einfach nachvollziehbar. Du hast eine sehr schöne Versionshistorie da drin in allem, was passiert. Also sowohl in Uploads, Downloads, aber auch in Bearbeitung von Textelementen und so weiter und so fort. Das ist schon ganz, ganz, ganz gut. Und es ist halt wirklich ein Hub sozusagen, von dem du dann, an dem alle agieren können. und von dem du dann in andere Bereiche pushen kannst. Genau, das ist noch ein guter Punkt. Genau, man kann das dann auch als Steuerungszentrale nutzen, um dann in andere Dienste reinzugehen. Also um, sagen wir mal, auf Figshare oder andere Sachen entsprechend die Sachen abzulegen. Ja. Ja. Gut. Apropos Figshare. Ja, genau. Bei Figshare liegt ein schönes Poster herum. Das kann man sich wirklich mal anschauen. Das ist ein Poster. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gar nicht geschaut, wer das hier zum Besten gibt. Die Autoren sagen mir zumindest nichts. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das Poster heißt 101 Innovative Innovations in Scholarly Communication. The Changing Research Workflow. Und das ist ein schönes Poster, wo verschiedenste Dienste da zum Besten gegeben werden. Also ich weiß noch, da war GitHub und Figshare natürlich selber dabei. Wo haben wir es jetzt? Tralalala. Also die vielleicht sollte man es vielleicht mal von der anderen Perspektive anpacken. Also die brechen das runter in die verschiedenen Sachen wie Assessment, Discovery, Analysis, Writing, Publication und Outreach und nennen da dann, also das ist relativ schön aufbereitet in so einem Tortendiagramm und packen da dann entsprechende Services rein wie, also um ein paar zu zählen hier, GitHub, ResearchGate, DataDryad, Faculty 1000 Research, Mendeley, Pablons, alles ist da aufgelistet und haben auch eine Gegenüberstellung vom, sagen wir mal, moderneren Workflow hin zum vom traditionellen zum moderneren Workflow. Also traditionell sowas wie, ich habe hier, wo haben wir es denn? EndNote, wobei EndNote, wo haben wir es hier? Jetzt muss ich gerade mal schauen. Ja, genau. EndNote, Publication, ja okay, das ist schon fast ein bisschen böse, dass hier Nature als Publication reinpacken. Wie auch immer, auf jeden Fall haben sie das da gegenübergestellt. Also Web of Science, also oder traditionell, also ich kann das jetzt hier mal so zitieren. Web of Science, Analyse in SPSS, Writing in mit Word und EndNote, Publication in Nature, Outreach, Research ID, Assessment, Journal Citation Report und dann so lustigerweise haben sie hier unten auch bei Nature Publishing Group dann auch ReadCube reingetan. Ne? Mal gucken. Aber haben auch, sogar Altmetrics drin. Ne? Altmetrics, ja. Also da gibt es verschiedene Sachen, so wie, ja, schaut euch das mal an. Das kann man sehr schlecht beschreiben. Also in so einem Poster im Audioformat abzubilden, ist nicht ganz schön. Oder ich bin unfähig. Ist übrigens erschienen als Posterbeitrag zur FORCE 2015. Ja. Eine sehr, sehr spannende Veranstaltung erwähnen. Dieses Jahr, wie ich fand. Ja. Also es ist eine Konferenz in Oxford, an der University of Oxford. Es nennt sich The Future of Research Communication and E-Scholarship. Und dieses Jahr gab es da echt Spaß. Also ich habe es die letzten Jahre davor nicht so wirklich verfolgt, aber dieses Jahr habe ich mal sehr genau reingeguckt und gab es wirklich sehr, sehr spannende Beiträge. Unter anderem auch wieder von Peter Murray Rust zu seinem Projekt Content Mine. Die Workshops schienen auch wirklich sehr gut angenommen worden zu sein. Er hat da auch sehr aktiv drüber geblockt. Also meine Twitter-Timeline war ziemlich voll damit. Da kam einiges Interessantes heraus, würde ich sagen. Ich denke, ja, falls da irgendjemand vor Ort war und da mal irgendwas erzählen möchte oder einen Abriss machen könnte, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, das hier unterzubringen. Ne? Mhm. Absolut. Ja, okay. Gut, dann haben wir noch unsere Kategorie Activism, wie wir es mal nennen. Ist vielleicht so eine kleine Nennung. Wer bei der Open Science Gruppe von Open Knowledge, also die Open Knowledge Foundation heißt jetzt ja nur noch Open Knowledge, und Hauptanlaufstelle, würde ich sagen, ist einerseits diese Mailingliste, die wir schon gesagt haben, die englischsprachige Open Science Mailingliste, als auch natürlich die deutschsprachige Open Science Mailingliste. Es gibt jetzt auch von Open Knowledge eine neue Plattform zu Diskussionen und derartigen Sachen zu organisieren, gefällt mir sehr gut eigentlich. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, wem die ganzen Mailinglisten-Sachen nicht so gefallen, kann sich vielleicht daran versuchen. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie man jetzt auftrennen soll, was man wo postet oder wo man wo rangeht, denn es wird wahrscheinlich leider immer beides parallel laufen. Mhm. Aber gut, kann man sich mal anschauen. Genau, das Ganze auch basiert übrigens auf Discourse. Für so ein Forums, für so eine Forumsoftware sehr modern ist, B, relativ gut einzurichten ist und C, sehr, sehr viele Features mitbringt, die trotz ihrer, trotz dem Umfang des Feature-Sets die ganze Software noch einigermaßen handelbar zu haben, wenn man sie selbst hostet und noch einigermaßen schlank zu halten. Also finde ich ganz gut. Ich habe jetzt mehrere Instanzen davon gesehen und das gefällt mir ganz gut. Ich nutze das selber im Sendegate. Also als Nutzer, jetzt nicht als derjenige, der es aufgesetzt und hostet. Mhm. Das lässt sich ziemlich gut an. Also ich meine, Forums-Software ist jetzt nicht, gibt schon seit einiger Weile, aber das fühlt sich sehr leichtgängig an. Ja. Das ist wirklich schön, muss man sagen. Also wer sowas in der Art sucht, sollte sich mal dieses Diskurs anschauen. Also müssen wir vielleicht fast überlegen, ob man sowas hier in der Uni zumindest. Ja, siehst du, da bräuchte man über ein Rechenzentrum, was so ein bisschen innovativer ist, wie auch immer. Ich sollte, vielleicht kann man sowas selber aufsetzen. Nee, ich meine wirklich, also ein Rechenzentrum, guck mal, so Sachen wie hast du schon mal irgendwie ein Treffen mit verschiedenen Leuten schedulen müssen, also irgendwie verschiedene Leute zusammenbringen müssen für ein Meeting? Ja. Was macht man da? Man geht zu Doodle. Nein. Ich habe kürzlich. Nein, man geht zum Terminplaner vom DFN. Okay, gut. Oder so. Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Und ich habe kürzlich, also ich habe ja bei meinem Browser all möglichen Sachen geblockt, also ich kann JavaScript blocken und sonst nichts. Ich habe das kürzlich mal mit einem anderen Browser aufgemacht. Das ist ja schrecklich. Also, ja, also ich finde, ein Rechenzentrum sollte doch so irgendwie solche Sachen hosten oder auch sowas wie Mumble oder es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, Konferenzsachen zu fahren. Wir hatten kürzlich auf der Open Science Mailinglist oder dafür haben wir was, wie heißt das, Apache Open Meeting heißt das, glaube ich, Open Conference, war meine Idee. Ich habe es noch nicht genutzt, aber das ist wohl was man auch einfach im Browser machen kann. Also wahrscheinlich dann auch WebRTC genutzt. Da muss doch ein Uni-Rechenzentrum eigentlich auch Infrastruktur bieten. Ich weiß, es gibt ja super teure Hardware, die dann angekarrt wird, um irgendwelche Leute von extern zu irgendwelchen PhD-Seminaren oder nicht Seminaren, PhD-Auswahlsachen zu interviewen, kostet ein Ungeld. Und ich denke, heute, also jetzt kommt WebRTC und hoffentlich hebt das oder kann das anstelle genutzt werden. Ja, wie auch immer. Also vielleicht kann sich da die IT-Infrastruktur der Universität doch mal irgendwie an die Nase fassen. Vielleicht, also ich will jetzt auch nicht alles schlecht machen, also es ist auch gut, aber ich denke, da kann man noch mehr machen und ich weiß natürlich auch, personell ist das immer ein Aufwand und sowas muss auch maintained werden. Aber ich würde mich freuen, wenn da allgemein die Universitäten irgendwie mehr auf diesen Gedanken auch kommen, da auf eine Lösung zu fahren. Gerade jetzt kommt es auch. Ne? Also gerade auch, wenn so Events zu organisieren sind und Konferenzen zu organisieren sind. Ja. Es gibt ein sehr, sehr schönes Conference-Management-System, was jetzt auch beim 31C3 zum Einsatz gekommen ist. FRAP nennt sich das Ganze, was ein ziemlich intelligentes Feature-Set mitbringt. Gerade so nicht nur zur Organisation des ganzen Ablaufs der Konferenz, sondern auch so im vorherigen Signalisieren, welche Streams einen jetzt interessieren, um zu gucken, wo bucht man vielleicht die Räumlichkeiten für die entsprechenden Speaker, wo sind viele zu erwarten, die kommen, wo sind weniger und so weiter und so fort. Das ist wirklich ganz cool und ist entwickelt von Pentabath. Von Pentabath und ist mittlerweile auch frei verfügbar. Oder auch so Etherpad, ja, warum kann ich jedes Rechenzentrum, so ein Uni-Rechenzentrum nur Etherpad hosten, oder Etherpad-Server haben oder so, oder irgendwie eine einfache Lösung, ein Wiki irgendwie aufzusetzen, also wir müssen das alles hier selber machen, das ist, weiß nicht, das könnte besser sein. Oder es gäbe tatsächlich ein Rechenzentrum sozusagen auf der allerobersten Ebene, das für alle Unis anbietet. Ja, oder so. Ginge ja auch. Oder die DFG. Ja. Also ich bin hier am Rumheulen. Ich muss sagen, ich habe nicht mit dem Rechenzentrum vorgesprochen. Das ist vielleicht jetzt auch sehr unfair von mir gewesen. Also das ist, möchte ich jetzt nochmal zurücknehmen. Also das sind jetzt so Sachen, die ich nie irgendwie herangetragen habe und sollte ich mal machen. Ich muss mich an meine eigene Nase packen und solche Sachen mal zum Besten bringen. Ja, gut, ach ja, und ja, wo du den 31C3 nennst, Also der 31C3, das jährliche, die jährliche Konferenz vom Chaos Computer Club, also der Chaos Communication Congress, fand auch dieses Jahr wieder einmal in Hamburg statt. Seit ein paar Jahren ist es in Hamburg, was mich persönlich sehr freut, weil ich aus der Ecke komme und zu Weihnachten immer da bin und dann immer mal für ein paar Stunden hingehen kann, ohne dass einem die Familie da irgendwie böse anguckt. Und da habe ich dieses Jahr gedacht, hey, wir können das einfach mal als Plattform nutzen und mal gucken, wer noch so aus der Open Science Szene da vielleicht so auch aufschlägt. Ich habe dann auf der Mailingliste, auf der deutschen und auch auf der englischsprachigen, einfach mal gefragt, also falls jemand Lust hat, sich mit mir da zusammenzuhocken und mal ein bisschen was zu diskutieren. Also ich bin da. Und kam auch so, ich glaube, 4 Leute haben gesagt, ja, können Sie kommen? Und dann habe ich gesagt, okay, das klingt auch gut, können wir zusammensetzen, Termin rausgesucht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann es auch da sicherheitshalber noch im Wiki posten. Also der Kongress hat ein sehr ausgeklügeltes System. Ich glaube, es mit SEMA, wie ist das, dieses semantisch aufbereitete Wiki, also es ist Media Wiki mit einer Extension dran, wie auch immer. Mhm. Und habe das entsprechend reingetragen und etwas peinlich, ich habe den Raum erst gar nicht gefunden. Ich bin etwas später gekommen, also so 2 Minuten später, und waren da mehr als 20 Leute im Raum. Das war richtig gut und wir haben halt eine Diskussionsrunde gemacht und halt erstmal Vorstellungen und so. Und das fand ich sehr gut und ich war erstaunt dadurch, dass, oder trotz der, also obwohl ich das erst irgendwie 2 Tage vorher reingestellt habe, dass da so ein Anlauf war. Und dieses Jahr ist auch das Chaos Communication Camp. Alle 4 Jahre macht der Chaos Communication, macht der Chaos Computer Club ein Camp und alle 4 Jahre machen die Niederländer was. Und dieses Jahr ist es wieder in Deutschland, in der Nähe von Berlin, ich glaube Brandenburg irgendwo. Und ich denke, da werde ich wieder auch so eine Session machen. Ich hoffe, wenn ich das vorher ankündige, kann man da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr draus machen. Wir haben für dieses Treffen habe ich 1 Stunde verplant oder angesetzt und hatte den Raum für 1 Stunde gebucht, was viel zu wenig war. Also ich war echt erstaunt, wie schon gesagt, es waren sehr viele und es gab so viele Themen zu besprechen. Letztendlich wollten wir erstmal alle auf einen Nenner bringen. Und da die Leute aus verschiedensten Gebieten kamen, haben wir erstmal so, okay, was heißt denn Open Science und was muss denn da alles mit rein? Und das war, ja, hat diese Stunde so schnell gefüllt, dass wir dann später uns nochmal auf einen kleinen Tisch gesetzt, an einen kleinen Tisch gesetzt haben außerhalb. Also ich werde das, wie schon gesagt, wiederholen. Spätestens nächstes, sozusagen dieses Jahr im Dezember beim Kongress wieder, wenn ich sogar auf dem Camp, wenn ich hingehe. Und ich kann das allgemeinen Leuten sagen, wenn sie sowieso auf derartige Treffen gehen, also sagen wir mal so diese Hacking-Community oder sowas in der Art, kann es sehr gut sein, dass da auch ausreichend Wissenschaftler sind, um eine kritische Menge oder Masse zusammenzubringen, um so ein kleines Event zu fahren. Also ich war positiv überrascht und kann das jedem nur nahelegen, auch auf solchen Veranstaltungen vielleicht zu fahren. Ja. Ja, und ich habe einen kleinen Blog-Post dazu geschrieben. Der Deutsche, der ist schon online, der Englischsprachige, muss ich mal nachhaken, warum er noch gar nicht, vielleicht finde ich ihn zu schlecht. Ich weiß es nicht. Nein. Nee, aber ich habe es immer kurz zusammengerissen. Und auch nochmal Dank an Markus Demleitner, der hat mich hervorragend alles mitgeschrieben. Deshalb haben wir da so ein schönes Protokoll der ganzen Sache. Ja. Gut, das war's von der Seite noch. Du hattest noch einen Punkt hier. Es gibt ja die Community, in der man sich da bewegt, die Open Knowledge Community, ist ja eigentlich eine sehr spaßige Community, weil so viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Und unter anderem kommen da halt auch immer Leute zusammen, die recht viel Ahnung von Technik mitbringen. Und daraus ergeben sich dann auch immer wieder community-orientierte Projekte. Und eins davon ist das Open Knowledge Directory. Cool. Indem man sich einfach richtig cool aus. Eintragen kann als Projekt, als Person, als Organisation. Und das Ganze ist ganz cool, weil es ist A, weltweit und B, kannst du sehr, sehr schön auch sortieren und filtern und dir Leute angucken. Und wenn man da beispielsweise nach Open Science Radio sucht, dann findet man dann durchaus auch schon einen Eintrag, allerdings noch bei mir auf dem Profil als als Info. Aber man könnte jetzt auch beispielsweise hergehen und das Open Science Radio als Organisation eintragen. Und dann cool. könnten da in dieser Organisation auch oder als Projekt eintragen und dann könnten in diesem Projekt dann auch mehrere Personen sein beispielsweise. Und so kann man einfach so ein bisschen die Community durchstreuchen, entweder nach Personen oder nach Projekten oder nach wo befindet sich eigentlich wer. ist dann halt immer mit einer Kartensoftware verknüpft. Ist also wirklich ganz spannend. Das ist echt schön. Weißt du, wer dahinter steckt eigentlich? Ich glaube, das sind die Leute von OpenSteps, wenn mich nicht alles täuscht, aber ich bin mir nicht sicher. Steht unten, unten steht's. Cool. Das ist ja sehr cool. Ja, ist ganz, ganz lustig. Finde ich immer wieder spannend, was da so hinten rausfällt. Wenn man Gleichgesinnte sucht. Genau. Das ist, ja, cool. Okay, dann kommen wir schon fast in die Kategorie Sonstiges, ne? Ja. Nature hat nicht nur Mist gebaut, sagen wir mal so. Ich habe jetzt auf ReadCube zurück. Ja. Haben wir gerade den Sendungstitel gefunden? Nature hat nicht nur Mist gebaut? Nein. Oh Mann. Ich werde nie publizieren können wahrscheinlich. Naja, Nature hat das schon Ende Oktober haben sie verkündet, dass sie eigentlich ganz gerne alles, was an Computercode genutzt wurde, also an Programmen genutzt wurde für eine Analyse, dass das möglichst auch Open Source oder halt entsprechend zur Verfügung gestellt wird. Das finde ich schon mal einen guten Step. Also ich meine, das ist jetzt erstmal wieder so ein Appell, wobei sie natürlich auch am Hebel sitzen und das entsprechend durchdrücken können. Ne? Da hat man schon mehr Motivation zu sagen. Und ich denke, das wird jetzt erst langsam wahrscheinlich vonstatten gehen. Die werden das nicht so harsch machen. Aber ich finde den Trend schon mal gut. Ist ja so ein bisschen das, jetzt bin ich gerade gar nicht sicher, ob das Nature war, aber hatte nicht Nature auch mit Nature Share sozusagen diesen Schritt schon gemacht, dass sie gerne die Datensätze zu den entsprechenden Paper auch mit haben wollen würden, unter einer einigermaßen offenen Lizenz? Mir war es. Nee, ist das. Nature hat ein eigenes Journal, Nature Scientific Data, ne? Das wäre noch. Genau. Irgendwie Data Sharing. Naja, ich kann mich auch täuschen. Falls dem so sein sollte, mehr Culpa. Wüsste ich jetzt nicht. Also, ich weiß, dass sie explizit dieses Journal halt aus dem Boden gestampft haben. Ja. Nature Scientific Data, wo es darum geht, hauptsächlich Datensätze rauszubringen. Das kann man gut heißen, kann man auch schlecht heißen. Eigentlich kann man das, ist halt für manche Leute, die halt einfach nur Daten sammeln, ist das eine gute Möglichkeit, einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt keine interessante Story rausgeschnitzt aus der ganzen Sache, aber dennoch ist es ein schöner Datensatz, den vielleicht andere Leute gerne hätten. Und um mir ein bisschen Credit dafür zu kriegen, publiziere ich das als sozusagen Minimalbeschreibung und packt das in ein Repositorium. Also muss auch sagen, die haben jetzt kein eigenes Repositorium für diese Sache, sondern die sagen, okay, bei uns kommt diese Beschreibung dieses Datensets rein, aber letztendlich sollte das in ein Repositorium, was entsprechend dafür ausgelegt ist. Ja, vielleicht war da der Wunschvater des Gedanken, dass sie das eigentlich mal machen müssten, nachdem sie mit dem Stem-Cell-Paper so auf die Nase gefallen sind, nachweislich. Dass sie vielleicht doch dahergehen und ein bisschen mehr auf Reproduzierbarkeit achten. Apropos Reproduzierbarkeit, ganz genau. Auch da gibt es eine Bewegung, dass verschiedene Journale ja mehr in Richtung Reproduzierbarkeit gehen wollen, nachdem sie da böse auf den böse hingefallen sind, könnte man sagen. Und ich bin mir noch gar nicht ganz sicher, wie genau das implementiert werden soll. Hast du das noch im Kopf? Auf jeden Fall haben sie es zusammengesetzt, haben gesagt, ja, wir möchten das gerne machen. Wurde sogar im Spiegel, gab es einen Artikel dazu. Es ist leider schon so lange her. Hab's in Gänze jetzt nicht mehr parat. Die wollen jetzt einen Kodex, glaube ich, aufsetzen und dann halt so Sachen wie Transparenz, Prüfung, also auch besonders die statistische Prüfung von solchen Sachen, als auch biologische Materialien, was wurde genutzt, dass man das einfach klarer beschreibt. Wir hatten das ja schon mal besprochen. So. Also, sagen wir mal so, Software kann man relativ leicht teilen. Allerdings die Beschreibung, okay, ich nehme die Pipette in die rechte Hand, ich führe sie in Gefäß Nummer 1 mit der und der Lösung, packe es dann rein. Das ist relativ schwierig zu machen, aber kann immer noch besser gemacht werden, als es momentan der Fall ist. Also man könnte da mehr ins Detail gehen und kann auch das durch solche alternativen und nicht alternativen nochmal durch unabhängige Laboratorien nochmal durchführen lassen, dass die das einfach nachkochen können. Das wäre natürlich auch ein Punkt. Ich meine, was du da ja brauchst, ist sozusagen die Wirklichkeit gewordene Hash-Summe. Ne? Also, dass du jederzeit prüfen kannst, sind das alle in Zutaten in genau der Reihenfolge, in genau den äußeren Bedingungen angewendet oder nicht. Das ist halt echt schwierig umzusetzen. Aber ja, wer weiß. Genau, also das wird jetzt nicht gleich morgen alles gelöst sein, aber es ist schon mal begrüßenswert, dass das Problem erkannt wurde und angegangen wird oder zumindest mental in die Köpfe kommt. Ja, und außerdem haben wir noch nie einen Spiegel-Link hier drin gehabt, also insofern. Echt? Yay. Doch. Echt? Bist du sicher? Spiegel? Ich meine schon. Also ich doch. Wir schauen mal nach. Okay. Ganz kurzer Hinweis noch. Es gab vor etwas längerer Zeit, Anfang 2014, eine Online-Konsultation, die von einigen Wissenschaftlern durchgeführt wurde im Auftrag der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, wo es sozusagen um die Frage ging, wie sieht die Zukunft des wissenschaftlichen Kommunikationssystems aus? Da sind wir schon mal drauf eingegangen. Das war relativ transparent durchgeführt. Also man konnte die Reaktionen auch direkt auf der Webseite nachvollziehen. Jetzt gibt es dazu den Abschlussbericht. Ich habe bloß mal der Vollständigkeit daraufhin verwiesen. Also ich habe es mir jetzt nicht angeguckt. Ich hatte damals ein bisschen auf der Webseite rumgeforscht und fand gerade auch einige der Teilbeiträge, die so ein bisschen Kontra dazu gegeben haben, ganz gut oder besser gesagt, die Dinge zu bedenken gegeben haben. So richtig Kontra kamen da eigentlich nicht. Insofern, wen das interessiert, der kann es jetzt auch gesammelt und editiert, aufbereitet sozusagen als Abschlussbericht abrufen. So, dann haben wir hier noch, ich muss tatsächlich sagen, ich habe das schon wieder verdrängt, das ist letztendlich ist es es geht um das Projekt Marilyn und ich meine, da ging es um ein Krebsmedikament oder zumindest ein Kandidat für ein Krebsmedikament. Und das ist, glaube ich, sorry Leute, ich sollte mir sowas vorher nochmal durchlesen. Es geht darum, sozusagen ein Krebsmedikament zu erzeugen, was patentfrei hergestellt werden kann, wenn es denn mal funktionieren sollte. Und das, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Es gibt einen schönen Artikel dazu in Wired, der das aufgerollt hat, aber ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Gedächtnis. Das ist sehr unangenehm, aber vielleicht könnt ihr euch das einfach nochmal so anschauen. Dann habe ich noch das. Ich glaube, jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo mein Gehirn streikt. Denn auch das hier habe ich nicht mehr ganz parat. Ich gucke mal ganz kurz drauf, aber ich befürchte, auch das muss man knicken. Allerdings, wo wir vorhin wieder bei Herrn Pritloff waren, der hat nämlich einen neuen Podcast, also nochmal, Tim Pritloff sollte jedem in der Podcast-Welt ein Begriff sein. Und der hat einen gar nicht mal so neuen. Mir war es fast etwas unheimlich, als ich gesehen habe, dass der schon ein paar Monate am Start ist, und zwar den Podcast Forschergeist, der zusammen mit dem vorhin auch schon genannten Stifterverband für die deutsche Wissenschaft zusammen betrieben wird, wo er sich dann Wissenschaftler oder Leute aus verschiedenen Teilen der Wissenschaft heranzieht und mit ihnen spricht. Und ich glaube, mein erster Podcast war von dem mit über Citizen Science, und das fand ich eine sinnvolle Ergänzung zu unserer Sendung zu dem Thema. Das war auch jemand, der schon sehr, sehr lange auf dem Thema dabei ist. Der Peter Finke. Also ich denke, da sind auch viele schöne Sachen schon da. Also nicht viele, es sind einige Sendungen da. Ich glaube, wir sind jetzt bei Nummer 5. Genau. Und da ist natürlich zu rechnen, dass da noch einiges kommt. Dann, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, wir kommen wahrscheinlich in den Bereich, man kann es schön bündeln, ja, du hast das so schön gebündelt, da kamen nicht einige Sachen zusammen. Ich habe nur den Artikel, glaube ich, von Björn Brems in der FAZ, Björn Brems und Axel Brenneke in der FAZ gelesen. Ist jetzt vielleicht gar nicht so Open Science, ja, nicht nur Open Science, aber es geht schon in die Richtung, denn wenn es darum geht, oder viele Leute machen ihre Wissenschaft nicht offen, weil sie immer diesen starken Konkurrenzdruck haben und weil Wissenschaft halt ja doch teilweise mit viel Ellbogen nur durchgeführt werden kann, um sich das überhaupt nehmen, weil einfach nicht so viele Mittel da sind. Und ich kann jetzt so diesen Artikel hier in der FAZ kurz zusammenfassen, wo Björn Brems und der Axel Brennecke halt entsprechend kurz umreißt. Das Problem ist, dass wir einen dermaßen aufgeblasenen Verwaltungsapparat haben, dass, was war die Zahl, 1, also auf einen Wissenschaftler kommen 1,28 Leute, die verwalten, war das so? Jetzt finde ich die Zahl hier nicht. Aber ja, aber in achso, ich kann nur sagen, warum. So, jetzt nochmal suchen. Ja, 1,28. Also das heißt, auf einen Wissenschaftler, auf einen vollzeitbeschäftigten Wissenschaftler kommen im Schnitt 1,82 Leute, die das verwalten. Das heißt, wir haben hier einen riesen Wasserkopf und das sind natürlich alle Mittel, die dann sozusagen in der Wissenschaft fehlen. Und das übt natürlich dann einfach finanziell auch einen enormen Druck auf den Wissenschaftler aus. Und ich meine, wir hatten das Thema schon, der Mittelbau fehlt, weil da auch keine konstanten Stellen da sind. Also man bekommt irgendwie immer nur Jahresverträge, mal zwei Jahresverträge so in dem Dreh und muss sich da durchhangeln. Das sind keine Perspektiven. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass Leute sich das überlegen. Schlage ich diesen Weg ein oder gehe ich in die Industrie? Und das kann auch gute Leute abschrecken. Und man hat halt nicht diese Sicherheit. Es ist in einer gewissen Weise ein Pyramidenschema. Jeder, also vielleicht nicht jeder, aber man startet als Student und sagt, irgendwann will ich mal vielleicht Professor sein, aber nach oben wird die Luft halt sehr, sehr dünn. Und wir hatten auch vorhin noch das Geschlechterthema dabei, dass natürlich Frauen da teilweise stärker auf der Strecke bleiben, einfach aufgrund von einer biologischen Pause, die dann halt einfach eingelegt wird. Und wenn da die Förderung nicht da ist und auch nicht die Möglichkeiten, solche Pausen durchzuführen, dann ist man ganz schnell weg vom Fenster. Und das wird hier mit diesem Artikel auch mitunter angerissen. Die anderen Artikel im Laborjournal ist zum Beispiel der eine, habe ich den zum Besten gegeben? Das ist, der bezieht sich auf dasselbe, auf dieselben Zahlen und bereitet das nochmal auf. Deswegen so als Vollständigkeit dazugegeben und dann noch der dezente Hinweis auf unsere lieben Kollegen vom Methodisch Inkorrekt Podcast, die ja selber Wissenschaftler sind und das mal aus ihrer Sicht sehr ausführlich berichtet haben, wie sie sozusagen auf dieses ganze Thema gucken. Finde ich sehr schön, weil es einfach eine sehr ehrliche und eine sehr deutliche Position ist. Ja, nicht schön, aber vielleicht, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, wie man ändern soll. Es ist einfach eine Bewusstseinsfrage, das muss den Leuten klar werden. Aber man kann das jetzt leider auch nicht mehr so schnell umkrempeln. Man kann jetzt einfach nicht die Verwaltung plötzlich derartig verschlacken, aber es ist eine gefährliche Tendenz auf jeden Fall. Ja, es ist halt einfach, du formst ja die Dinge nicht nur direkt, sondern du formst die Dinge, indem du sie in ein bestimmtes Umfeld tust. Ne? Also wenn du, ist jetzt vielleicht ein doofes Beispiel, aber wenn ein Lebewesen in Gefangenschaft aufwächst und dann Jahre später als Erwachsener in die Freiheit entlassen wird, hat das Folgen. Und die sind vielleicht eher tendenziell negativ. Und genau so ist sozusagen, blicke ich auf dieses Thema, weil wenn du Wissenschaftler jetzt Wissenschaftler, die sozusagen an der Schwelle stehen, um Reputation überhaupt erst zu erlangen und sich innerhalb dieses Systems durchsetzen und ihren Platz finden müssen, wenn du die in diesem System in der Art und Weise behandelst, dann wird das irgendwann Folgen haben. Und die Folgen können im Zweifel genau so aussehen, dass du sie verlierst und damit auch die Exzellenz verlierst, die sie ja mitbringen mit ihrer Forschung, die du brauchst, um nachhaltig einfach in der Wissenschaft nach vorne zu kommen. Und das ist halt was an der Stelle sehr deutlich wird. Ja. Gut, schwenken wir weiter und hoffen, dass das jemand sich mal zu Herzen nimmt in der richtigen Position. Wir hatten das kurz, das ist vielleicht mir so jetzt rückblickend, wir hatten ja erwähnt, dass es diese Open Access Ambassador Konferenz gibt am MPI in München. Und da gibt es jetzt einen kleinen Bericht dazu. Also die haben sich da wirklich hochrangige Leute eingeladen. Ich war wirklich erstaunt. Das ist wirklich, auch unter anderem war auch Björn Brems da, aber es war auch Randy Shackman da, also der Nobelpreisträger. Mhm. Und da hat, ja, also der Fokus schien mir zumindest von dem Bericht her sehr auf Open Access noch zu sein, also nicht, nicht Open Science im Generellen, sondern mehr so Open Access wirklich. Aber ich denke, es ist ganz gut, da entsprechend junge Leute zusammenzubringen und die dann diesen Ambassador-Status oder diese Aufgabe in die Hand zu drücken oder zu geben, das mal in die weite Welt rauszutragen und in ihren Communities dann entsprechend dafür zu werben. Für den Open Access Gedanke. Die Materialien, die Konferenzpräsentationen sind übrigens auch im Programm als Download verfügbar. Das verlinken wir mal. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es keine audiovisuellen Materialien gibt. Das heißt also, in der Regel hast du einfach auf solchen Konferenzen relativ wenig auf der Folie, sondern das, was du als Aussage mittransportierst, als Message, ergibt sich oftmals in dem Narrativ, was diejenigen Speaker dann auf der Bühne vorbringen. Und das finde ich ein bisschen schade, dass das nicht so ganz der Fall ist. Vielleicht kommt das noch, ich hätte es mir ehrlich gesagt, oder ich habe es übersehen, das kann natürlich auch sein. Aber ich habe es auch nicht gesehen, ja. Ich hätte mir eine Open Access orientierte Konferenz halt auch entsprechend mit der Begleitung gewünscht. Ist halt leider auch hier wieder immer eine finanzielle Frage des Aufwandes. Ne? Das ist, muss halt sagen, also auch wieder jetzt vom 31C3 schwärmend, das ist eigentlich so, wie eine wissenschaftliche Konferenz oder wie eine Konferenz allgemein aussehen sollte. Und da wird halt, also das ist natürlich die totale Hardware-Schlacht und das kann auch nur laufen, weil alle irgendwie oder die meisten zumindest irgendwie was freiwillig machen. Also jeder Kameramann oder wer auch immer da ist, macht das umsonst und freiwillig und so. Und aber dennoch, das ist eigentlich der feuchte Traum eines jeden, der eine Konferenz betreibt, finde ich. Also das ist super, einfach hervorragend. Und das möchte man sich eigentlich auch für wissenschaftliche Konferenzen wünschen, aber dass das leider nicht Realität wird, wenn das nicht anders finanziert wird, ist auch klar. Ja. Du hast noch einen Hinweis auf eine kommende Veranstaltung. Ja, genau. Und wenn mit etwas Glück kann das sogar noch reichen, denn am Montag, den 19. Januar, das heißt jetzt von unserer Aufnahme hier heute am Samstag, am 17. Januar, also in 2 Tagen, findet eine Diskussion, würde ich sagen, statt von der Helmholtz-Gesellschaft. Ist Citizen Science eine Gefahr für die Wissenschaft? Das wird stattfinden in Berlin, in der Tauberstraße 7. Sagt ihr das was? DKB Atrium? Weiß ich nicht. Also ich, ja, als nicht Berliner, ist halt so ein Bankengebäude mit einem einigermaßen Platz darbringenden Atrium. Okay. Wir verlinken mal, wenn das jetzt noch schnell hier rauskommt und ihr das hört, dann kann man da vielleicht aufschlagen. Das Einzige, was ich bei dieser Veranstaltung wirklich wieder schade finde, ist, wenn man sich die Podiumsgäste anguckt, das ist alles viel zu hochkarätig. Ne, den Generaldirektor des Museums für Naturkunde Berlin, ich kann bloß hoffen, dass der so ein bisschen nach der Art seiner Mitarbeiter ist. Ich glaube, da kommt auch der Daniel Mietchen her, beruflich. Genau. Der Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, das ist halt alles wieder, ja, die Ebene ist sehr hoch wieder und ich bin mir nicht sicher, ob das dann die Diskussionen dann nicht schon so eine Vorrichtung hat, weiß ich immer nicht. Naja. Wir werden sehen. Vielleicht geht ja jemand hin und hinterlässt mal einen Kommentar. Genau. Sag uns mal Bescheid, wie es war. Ja, und dann haben wir yay sozusagen das Jahr 2014 inhaltlich für uns abgeschlossen und möchten den Blick nach vorne wenden. Ja, genau, das haben wir uns. Wir haben das Schlagwort Glaskugelei dafür ausgewählt. Genau. Ich glaube, mehr wird es auch nicht. Und tatsächlich, also mir ist es echt schwer gefallen, sozusagen einen begründeten Ausblick mal zu erahnen. Ich glaube, also mein Ausblick für das Jahr wird auch nicht besonders umfangreich, weil wenn ich zurückblicke auf 2014 und worüber wir uns Anfang des Jahres unterhalten haben und worüber wir uns Ende des Jahres unterhalten haben, auch der Fortschritt einzelner Projekte war teilweise immens. Und dann hattest du so zwei, drei große Events, die sozusagen so einen eigenen Spin entwickelt haben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das das kommende, geschweige denn die kommenden 2 Jahre sind. Also insofern fiel mir das echt nicht leicht. Das gehört dazu. Ja, genau. Aber ich glaube, was man kann an so ein paar Eckdaten erahnen, was uns ereilt. So den ersten Punkt, den ich sehe, oder willst du anfangen? Nee, gerne. Das ist ja das. Den ersten Punkt, den ich sehe, betrifft halt Open Access, im Spezifischen die Journals. Das haben wir in den vergangenen, sagen wir so, 1-2 Jahren schon gesehen. Ich glaube, wir werden eine Reihe von Gründungen sehen, von relativ dubiosen Open Access Magazinen. Also wir haben es schon bisher gesehen mit sowas wie dem Public Science Framework oder dem Clute Institut, wo merkwürdige Institutionen auf einmal Open Access Journale gründen, und es hat immer das Geschmäckle von: Naja, wir ziehen da mal die Einreichungsgebühren, die APCs ein von den Autoren, und dann publizieren wir das irgendwo. Aber das ist alles überhaupt nicht darauf ausgelegt, dass es zusätzliche Journale gibt, sondern das ist halt wirklich eher auf dieses: wir verdienen uns da mal Geld dran, und dann irgendwann in 2 Jahren ist das eh verwaist und wird wieder zugemacht. Und davon gibt es eine ganze Reihe Journals mittlerweile. Ich bin da mal ganz erstaunt. Ich folge oder ich lese den Jeffrey Beal zum Beispiel. Der macht das Scholarly Open Access Journal Blog. Mhm. Und der beschäftigt sich da sehr genau mit. Ist, glaube ich, selber Amerikaner und beschäftigt sich mit diesem Journal-Markt sehr genau. Unter anderem auch mit diesen Neugründungen. Und der zieht reihenweise neu gegründete Open Access Journals aus dem Ärmel und macht mal deutlich in kurzen Blogposts, warum er glaubt, dass das irgendwie merkwürdig ist. Und das ist immer ganz, ganz, ganz interessant zu sehen. Und ich bin immer ganz erstaunt, wie viele davon irgendwie mitkriegt. Und das finde ich so, ist etwas, was wir, glaube ich, dieses Jahr noch kommen sehen. Er hat dafür einen sehr, sehr guten Begriff, finde ich, nämlich Predatory Journals, wobei ich glaube, der kommt gar nicht von ihm. Aber nee, das hatte der Bohannon hatte das ja auch so als solches, glaube ich, genannt. Wir erinnern uns, einer von den ersten Folgen, wo ich dabei war, also Anfang letzten Jahres, genau. Wurde der Begriff auch schon als solches benutzt. Genau. Und der Jeffrey Beal sammelt halt diese Predatory Journals und veröffentlicht so eine Liste. Mittlerweile ist die, glaube ich, in der 2. oder 3. Ausgabe erschienen. Also er macht das jetzt schon 1, 2, 3 Jahre. Die verlinken wir mal, denn das ist irgendwie ganz erstaunlich, wenn man da mal so drüber liest, was es alles gibt. Gerade auch, das häuft sich jetzt halt gerade in Asien, weil da einfach auch wahnsinnig viele Menschen leben, wahnsinnig viele Universitäten entsprechend gibt. Da ist bemerkenswert. Also. Ich kann dir aus persönlicher Erfahrung, das soll heißen, also nur anekdotische Evidenz mal wieder sagen, das erlebe ich jetzt schon. Ich habe hier jetzt schon mehrere Mails bekommen, die anfragen, ob ich hier nicht irgendwie Editor bei so einem Ding werden möchte. Ja. Kann ich mir vorstellen. Und das sind auch teilweise so lieblose Seiten und so. Also es ist einfach Spam auch. Ja? Das ist einfach. Ich weiß nicht, wie ernst sie das meinen, aber ich möchte auch nicht bei irgendeinem dieser Journale auch nur irgendwie ein Stück Papier einreichen. Also Papier sowieso nicht, aber auch nur irgendwas Informationstragendes einreichen. Oder geschweige denn irgendwie meinen Namen damit assoziiert haben. Das ist alles so. Also wenn irgendjemand meint, er möchte da in sowas publizieren, dann könnte er sich doch erstmal fragen, warum nehme ich nicht PeerJ? Noch einmal, wir haben keinerlei Funding von PeerJ, wir sind komplett, wir haben keine Verknüpfung zu diesen Leuten, wir finden es einfach nur gut. Warum zahle ich nicht einmal $99 und kann da irgendwie andauerhaft in einem wunderschönen Format mit einem anscheinend auch relativ gut funktionierenden Peer-Review-Prozess meine Publikation rausbuchen? Warum muss ich zu irgendeinem irgendwie International Journal of hier bitte Ihr Fachgebiet eintragen und wahrscheinlich sehr viel mehr zahlen und erwarte davon irgendwie die Wissenschaft voranzubringen. Also ich verstehe das einfach nicht und ich sehe auch überhaupt keine Motivation. Das führt uns wieder zurück zu dem Ansatz vorhin. Ich verstehe nicht, warum wir irgendwie 50.000 verschiedene Journale brauchen. Ja. Und das einzige Verständnis, die Antwort hattest du auch vorhin schon geliefert, ist Geld. Also die Leute wollen einfach Asche damit machen. Und das ist sehr, sehr schade, weil das mich diese ganzen Open Access-Gedanken in Verruf bringt. Ja. Und weil die Leute einfach sagen, ach, das sind die wollen immer nur Geld von mir haben. Und das ist schlimm. Genau. Wo du gerade gesagt hast, tragen Sie hier Ihr Fachgebiet ein. Das ist sozusagen der zweite Trend, den ich sehe. Ich habe es mal genannt, Journal Megalomania. Ne? Also diese Gründung von, nein, Jeffrey Beal hat es Megalomania genannt. Mhm. Zugegebenermaßen, leider. dass diese Journals einfach auf einmal Disziplinen fachoffen sind. Hauptsache, sie existieren und bekommen möglichst viele Artikel. Und das sieht man bei, jetzt gerade hatten wir vorhin schon bei Elsevier, das sieht man aber auch bei dieser Omix Publishing Group und ich glaube, das werden wir auch noch bei weiteren Publishern sehen. Jetzt vielleicht wieder mit Holzbrink und dem Merger, dem anstehenden mit Springer. Vielleicht kommt am Ende da auch sowas raus. Ja. Man weiß es nicht. Ja, also wie gesagt, der Trend zum Mega-Journal finde ich ja nicht schlecht. Letztendlich, wie schon gesagt, wir brauchen nur eine große Datenbank. Da bitte alles reintun und dann ist in Ordnung. Es muss halt nur unter den richtigen Konditionen sein, nicht irgendwie überteuert. Also es muss erstens offenzügig sein und es muss entsprechend günstig sein, genau. Und nicht ein Shareholder-Value von 40% für solche Leute einfach. Genau. Und dann brauchen wir halt nicht 5 Mega-Journals, genau. Sondern eins. Ja. Eins. Dann kannst du einfach sagen, ich habe es publiziert und das wäre doch mal ein schöner Zukunftswunsch. Ich habe es publiziert und keiner fragt wo, sondern es ist ganz klar, dass es alles nur eins gibt. Naja gut, wie auch immer. Ja. Also ich sehe diesen Trend auch, also ich stimme dir zu, dass das zeichnet sich leider am Horizont oder schon sehr viel näher leider an und das ist kein schöner Trend. Wohl wahr. Was haben wir denn noch? Hat sich, ja, du hast, genau. Du hattest noch Repositorien nochmal angedacht, ne? Das ist genau. Dass da noch mehr kommt. Genau, also das, was ich da am ehesten sehe, ist tatsächlich, was wir letztes Jahr schon in den Anfängen gesehen haben und sozusagen die wesentlich bessere Verlinkung von Repositories untereinander, beziehungsweise nicht Verlinkung, sondern dass man Plattformen hat, auf denen man gesammelt eine Vielzahl von Repositories vorfindet. Gutes Beispiel R3 Data ist, glaube ich, so eins. Ich glaube, auch das ist ein Trend, der ohne viel Glaskugelei sich, glaube ich, schon recht deutlich abzeichnet. Ja, also das würde ich auch ganz stark unterstützen. Das, was wir auch vorhin schon berichtet haben, so wie das PLOS jetzt sagt, okay, wir haben hier einen festen Data-Sharing-Partner, dass das integraler Bestandteil von einer Publikation wird, solche Sachen abzulegen, sehe ich auch ganz klar kommen, auch bei anderen Sachen, das muss jetzt mehr kommen. Ich hoffe, dass sich das jetzt auch noch weiter auf Code ausdehnt. Wir haben das ja bei Nature gesehen, dass die das machen wollen, aber sie haben das noch nicht ausreichend formalisiert. Einfach weil so ein Code-Dump noch etwas komplizierter ist, sagen wir das mal so. Wobei, man kann bei Zenodo, man kann bei Figshare, kann man Code entsprechend auch ablegen. Zenodo hat sogar, ich habe es noch nicht freigeschaltet bei mir, ich wollte das mal machen, auch eine automatische Pull-Funktion, wenn ich bei GitHub ein Release mache, also kein Commit, sondern ein Release. Ich kann ja entsprechend ein Release machen, den man dann einfach als ZIP-File oder anders komprimierte Datei entsprechend runterladen kann. Wenn ich so etwas mache, dass das dann automatisch einen Zenodo-Eintrag gibt, also visioniert was ablegen. Das ist eigentlich eine Möglichkeit, auch zu sagen, okay, hier habe ich das jetzt ausreichend stabil abgelegt und nicht auf meiner privaten Homepage und damit ist das dann zugänglich, sondern ich habe es mit einem DOI abgelegt und dann kann man auch diese Verknüpfung zu Software machen. Und ich hoffe, dass das im Zuge von diesem, okay, wir haben unsere Repositories verknüpft und wenn wir Repositories meinen, dann haben wir einen auch zum Beispiel sowas wie Zenodo und damit haben wir auch gleichzeitig Code theoretisch zugänglich, dass das damit dann auch erschlagen wird. Ja. Und dann muss natürlich noch, also erstmal als Möglichkeit das zu machen und dann hoffentlich auch als Zwang. Dass das 2015 der Fall sein wird, glaube ich noch nicht, aber also Zwang sowieso nicht, aber das wird kommen, dass man da entsprechend besser drankommt. Das ist auch nicht besonders glaskugelig, das ist, zeichnet sich doch schon sehr ab. Ja. Tja, und da hört es ehrlich gesagt bei mir schon so ein bisschen auf. Das, was ich noch sehr konkret sehen könnte, glaube ich, was ich mir sehr konkret vorstellen könnte, ich glaube aber noch nicht für 2015, sondern eher für 2016 werden wir da eine ganze Menge von sehen, ist, dass viele Projekte, die jetzt im Laufe der letzten anderthalb Jahre entstanden sind, Ende diesen Jahres oder im nächsten Jahr wieder untergehen oder eingestellt werden. Konsolidierung, ja. Na, also wir haben uns ja, das haben wir schon ein paar Mal so am Rande erwähnt, was ist eigentlich, du hast es vorhin schon wieder erwähnt, was ist eigentlich das Geschäftsmodell? Vieles von dem ist, glaube ich, darauf ausgelegt, wir hoffen mal, also auf so eine Exit-Strategie ausgelegt, wir hoffen mal, dass ein großer Publisher oder ein neues Publishing-Projekt uns so gut findet, dass die uns integrieren, kaufen. Ich glaube, einiges wird einfach sang- und klanglos untergehen. Anderes wird sich sicherlich behaupten in der einen oder anderen Art und Weise und muss dann sehr genau drüber nachdenken, wie die zukünftige Finanzierung aussieht. Aber ich glaube, sowas steht uns bevor. Ja, das muss wohl. Es gab jetzt eine starke Gründungsphase, das ist ganz normal, dass es dann irgendwann eingeht, auch wenn das Betreiben von solchen Plattformen teilweise gar nicht so finanziell der große Aufwand ist, weil man das heutzutage auch relativ gut skalieren kann. Es ist natürlich immer ein zeitlicher Aufwand, um Manpower reinzubringen. Ja. Hast du Kandidaten? Das wäre jetzt das Tricky, zu sagen, wer fliegt wohl raus? Da müssten wir uns vielleicht nochmal in der nächsten Sendung drüber unterhalten. Da könnte ich jetzt aus dem Bauch raus gar nicht so viele nennen, weil mir jetzt einfach keine einfallen. Aber das wäre tatsächlich mal ein spannendes. Vielleicht heben wir uns das mal für die nächste Episode auf und gucken dann nochmal drauf. Vielleicht unter dem Aspekt, wer könnte untergehen, wenn er nicht sich ändert und vielleicht könnte er sich wie ändern, um nicht unterzugehen. Damit können wir doch eine ganze Sendung füllen, oder? Das wäre sehr schön, in der Tat, ja. Ja, genau. Wir schauen mal. Also mir würde spontan auch keiner einfallen, muss ich sagen. Aber ja, vielleicht ein bisschen Gehirnschmalz reinsteckt, nochmal kurz fermentieren lässt, vielleicht kommen da einige, aber vielleicht was wären denn die Wünsche? Ja, gut, ich denke, oder beziehungsweise Wunsch, beziehungsweise Trend, dass so Sachen wie DFG, vielleicht auch BMBF, einfach wirklich diese Empfehlung oder diesen Appell stärker einfordern werden. Das fände ich gut und das ist vielleicht auch abzusehen. Ich habe es vorhin gesagt, dass sie können es jetzt noch nicht gleich obligatorisch machen, aber vielleicht ist dieser Appell wirklich Teil einer langfristigen Strategie, das wirklich fester einzubauen. Ja. Und ich denke, jeder ist gut daran getan, sich das zu Herzen zu nehmen. Und wenn er jetzt einen DFG-Antrag schreibt, dass er diese Sachen vielleicht auch schon mit reinstrickt. Ja. Also ich werde es machen. Ich kann es sagen. Also. Ja. Und mein Wunsch wäre tatsächlich, dass wir in dem kommenden Jahr noch mehr die Tendenz sehen, dass man die bestehenden und guten Open Access Journals als Primärquelle des Publizierens erwägt, anstelle nur in Anführungsstrichen auch als Zweitverwertung, wenn die der Primär-Publisher einen nicht nimmt. Denn das ist, glaube ich, die Bewegung, die wir brauchen. Ja, es ist eine Hoffnung, ich sehe es noch nicht ganz da. Ja. Also zumindest nicht im nächsten Jahr. Also ich habe auch gerade wieder kürzlich, wie schon gesagt, bei mir ist immer das Problem, ich arbeite mit relativ vielen Kooperationspartnern zusammen. Das heißt, die sind meistens First oder Senior Author und ich bin da halt irgendwie irgendwo in der Mitte und so. Und bei einigen Sachen habe ich auch nicht viel zu sagen, aber wenn ich Sachen vorschlage, wird das zumindest angehört. Und ich hatte auch kürzlich die Diskussion, da habe ich dann auch PJ vorgestellt und es ist Plan C. Ja. Ich glaube, auf Plan A, dass es Plan A wird, das ist noch nicht gut. Ich habe eine andere Sache, wo es Plan A ist. Das ist allerdings auch eine ganz kleine Sache, das ist wirklich experimentell, das ist ein kleines Tool, was wir angestellt haben. Mal gucken, ob das so aufgeht. Ja, das ist jetzt ja alles nur so ein Hirngespinst, vielleicht sollte ich das gar nicht so sagen, aber da ist es klar Plan A. Aber für größere Sachen habe ich bisher noch niemanden so überzeugen können, das, das wirklich so anzudenken. Aber ich habe jetzt auch einen eingeschränkten Kreis. Also ich habe jetzt ja nicht hier alle am Start. Ja. Aber es ist, denke ich, abzusehen, dass die Sachen zumindest bis nach vorne rücken. Erstmal, Plan C ist doch schon mal gut. Das ist schon mal im Boot erstmal. Oh, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Ja, das war wieder eine runde Sache. Das tat auch wieder richtig gut, mir alles von der Seele zu sprechen. Ja. Und vor allen Dingen, das tut dem Feedreader immer sehr, sehr gut. Da kann man nämlich alle alten Feeds endlich wegarchivieren. Je nachdem, welcher Workflow man da hat, genau. Genau. Ja. Gut, war mal wieder schön. Das war, denke ich, ein gelungener Start ins neue Jahr. Wir sind für 2,5 Stunden. Das sieht doch schon ganz gut aus. Genau. Ich denke, dass es gab schon wirklich Anfragen, die gefragt haben, ob es uns noch gut geht und so. Also ja, uns geht's gut. Jetzt haben wir wieder was am Start und wir hoffen, dass wir das auch wieder kontinuierlich so weitermachen können. Ja, genau. Ich überlege gerade, haben wir irgendwas Zukünftiges am Start? Ich hab jetzt noch nichts am Start. Vielleicht, wie ich schon gesagt, dieses Camp kann man sich schon mal vielleicht eintragen. Ich habe den Termin, ich glaube, 13. bis 17. August Chaos Communication Camp. Wer dann irgendwie Open Science-mäßig unterwegs ist und da irgendwie aufschlagen sollte, ich bin mit hoher Wahrscheinlichkeit da und werde da was machen. An sich, wenn ich es nicht mache, macht bitte jemand anderes das. Also das ist, ich werde dafür sorgen, dass irgendwas in der Art dort stattfindet, ob ich komme oder nicht. Ja. Das ist jetzt mein Plan. Gut. Sehr gut. Ja, ansonsten ja, dann Deckel drauf. Tun wir den Deckel drauf, wie man so schön sagt, und sagen herzlichen Dank fürs Zuhören bis an diese Stelle. Und wir brauchen noch so ein, irgendwann müssen wir so eine Abschlussbotschaft einführen. Stimmt, sowas wie verschlüsselt eure Backups. Ganz genau. Ja, immer schön offen bleiben. Das ist vielleicht auch nicht so gut. Wie auch immer. Wir überlegen uns da nochmal was. Genau. In dem okay, Sinne. Okay, macht's gut. Gut, tschüss. Tschüss.